Aha, aha, aha. Tag, Tag, Kinder, jetzt muss ich ja, was ist denn heute hier los mit dir? Was? Mann, ach so, was machen wir denn? Wollen wir nicht erstmal alle mal ein bisschen, dass wir mal alle Tag sagen oder was? Ich weiß ja jetzt auch nicht. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. So, ich bin ein bisschen durcheinander hier. Na, aber das macht ja nichts. Hallo? Hallo? Hallo? Kutner? Ja, ich wollte nur mal Tag sagen. Ach, jetzt haben wir den Dialog von letztem Mal vergessen. Ach, ich hab ihn schon wieder vergessen. Ja, was denn? Ey, Mensch, ey, Kutti, wie geht's dir, Mensch? Ich bin der Erste. Wie geil ist das denn? Ah, nein, das sollte doch nur, jetzt soll doch nur Tag gesagt werden, praktisch. Na, Tag, Mensch. Ach so, ey. Na, Mensch, Tag, wer bist du denn? Na, ich bin der Buschi. Na, das ist doch schön, dass du das bist. Dann sag ich mal noch ein paar anderen Tag und dann können wir ja nachher mal mit der Sendung anfangen, oder? Was hältst du davon? Das ist doch eine Spitzenidee, oder? Ja, was machst du denn gerade? Wo sitzt du denn? Sitzt du in der Küche beim Abendbrot? Nee, ich sitze hier mit meinen Freunden zusammen und wir spielen Karten. Echt? Da kannst du dich da, was spielt denn ihr? Oh, ihr pokert, oder? Pokern ist ja jetzt gerade so pestmodern, oder nicht? Was hast du gesagt? Pokern, hab ich gesagt. Nee, was hat der gesagt? Was spielt ihr? Schafkopf? Nee. Hehehehe, das wäre aber ein Spiel, was passen würde. Ach Kinder, ich habe jetzt ja keine Zeit, mich hier zu unterhalten. Ich wollte ja eigentlich nur mal Tag sagen. Tag. Naja, Mensch, gut, ich rufe später nochmal an. Wir naja, das ist aber wunderbar. Sag doch genau. Tagchen, tschüssi. So, hallo, Tag. Hallo. Tag. Hallo. Na, wie sieht's so aus? Na, muss ja, und selber, naja, also, schade, wäre jetzt schön, wenn man den Dialog nochmal hinkriegen würde, kriegen wir jetzt aber irgendwie wahrscheinlich nicht hin. Doch. Wo sitzt du denn? Ich am Fenster. Zu Hause? Ja. Und Abendbrot schon gegessen? Ja. Hast du schon deinen Frottee-Schlafanzug an? Nein. Warum denn nicht? Weil ich müde bin. Ist doch, naja, aber ziehst du den immer erst an, wenn du müde bist? Ja. Also, ich gehe da mit Müller immer runterbringen und, Kaffee holen und so. Musst nicht mal sehen, mit meinem, mit so Mickey-Mäusen bestickten, mit meinem Mickey-Mäuse bestickten Frotti-Schlafanzug. Weil ich für ein fesches Bild abgebe. Na gut, ich wollte eigentlich nur mal Tag sagen. Tag. Tag. Genau, so. Funktioniert doch. Tag. Ja, Tag, Tag, Kuttner. Tag. Tag, Weil sitzt du denn, in deinem Frotti-Schlafanzug? Ja, so, genau. Nein, stimmt doch ja nicht. Du redest mir jetzt nur zum Mund, das ist auch nicht schön. So, naja. Jetzt kommt aber gleich, naja, gut. Genau, ich wollte auch bis nur Tag sagen, Kuttner, ja? Genau. Naja, das ist doch prima. So fängt es doch jetzt an. Ist doch super, genau. Und jetzt freuen wir uns. Genau, wir sagen jetzt bloß mal Tag und dann ist super. Vielen Dank, ja. Bis später. Bis dann, wa? Hallo, Tachchen, Tachi. Hallöchen, Kutti. Ja, Tag. Hallöchen, hier ist Tobias aus Magdeburg. Tobias aus Magdeburg, hier ist Achterdurch. Ja, sag mal, kann man was mal über Tod sprechen, das Thema heute? Nee, Tod nicht. Ist zu traurig, ja. Nee, ist nicht zu traurig. Kannst du mal was von Nick Cave spielen? Ich bin ja absoluter Nick Cave-Fan. Hab ich jetzt aber nicht hier? Nee. Schade. Ja. Ja, scheiße, oder? Ja, oder dann möchte ich gern hören von Die Mauer. Hast du das, kannst du das spielen? Da muss ich mal gucken, ob ich das da habe. Ist das gut? Ist okay so. Ist okay so. Ja, super. Alles klar. Naja, dann Tag erstmal, wa? Tachchen, ja, alles klar. Genau. Okay. Ciao. Bis dann. Tag. Ja, Tachchen. Tag. Ja, Gregor, mein Name. Gregor, na, das ist doch schön. Da haben wir uns ja jetzt erstmal Tag gesagt, wa? Ja, super. Ja, dann kann ich jetzt langsam mit der Sendung mal anfangen, oder? Prima, freue ich mich schon drauf. Ja, na wunderbar, na, das ist doch aber schön. Vielen Dank für deinen Anruf. Jo, danke dir. Ja, erstmal Tschüssikowski und wir hören uns nachher vielleicht nochmal. Ihr wisst ja, ich fange ja die Sendung praktisch immer an mit, wartet mal, ich muss mal hier, ach, ich sehe hier nicht durch. Mann, ist das ein Ärger. Oi. Naja, gut. Ach so, was wollte ich denn jetzt sagen? Die Sendung fängt ja hier praktisch oft an mit so, wie heißt denn die Musik hier, mit so einer, mit so Kuhglocken-Rock'n'Roll, oder? Also die hat der eine oder andere schon mitgekriegt, so mit praktisch Kuhglocken-Rock'n'Roll. Und jetzt habe ich entdeckt, also spiele ich ja eigentlich immer Mountain mit Mississippi Queen. Don, don, don, don. Jetzt habe ich entdeckt, Kings of Leon fangen auch mit so Kuhglocken an. Hier also so zum Beispiel. Ah. Eigentlich ganz schön. Ja, reicht. Reicht! Ja doch! Ja, eigentlich ganz. Hallo! Eigentlich ganz schön, aber ich weiß, es ist jetzt ein bisschen blöde wahrscheinlich. Aber ich würde also doch lieber jetzt Mountain spielen mit Mississippi Queen. Ich hoffe, dass ihr da jetzt praktisch nicht traurig seid. Oder? Na, das ist doch super. Aber warum? Ah, was ist denn? Ah, oh, aber hier. Aber nein, was ist denn jetzt los? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ach Mensch, jetzt aber, naja, mal kicken. Ach, das kriegen wir schon noch mal hin. Sagen wir mal hier, aber auf jeden Fall. Hallo, ist denn praktisch hier überhaupt noch jemand da? Ja, ach so, Icke, ja, naja, super. So, Hallo, so, das war jetzt Mountain quasi. Und, Kinder. Und aber worüber wollen wir heute reden? Heute, das heute Thema, das Thema der heutigen Sendung lautet selbstverschuldete Einwand. So kann man vielleicht selbstverschuldete Einsamkeit im etwas gut finden. Oder aber eben selbstverschuldete, jetzt aber eng umzirkelte Einsamkeit im etwas scheiße finden. Es gibt ja so Sachen, wo man Sachen toll findet und ist praktisch aber der Einzige, der das toll findet. Und da fühlt man sich dann natürlich einsam. Also um mal ein Beispiel zu machen, zum Beispiel finde ich eben so, sagen wir mal, seltsame japanische Musik aus den frühen 80er Jahren, finde ich total gut. Fühle mich damit tendenziell aber immer wieder einsam. Vielleicht auch nicht ganz so, weil dadurch, dass man dann irgendwie, dass ich die Möglichkeit habe, das dann hin und wieder im Radio zu spielen, ergibt sich ja dann hin und wieder doch auch die Gelegenheit, dass andere Leute das hören und möglicherweise man Brüder im Geiste findet, die das dann ebenfalls auch gut finden. Aber so prinzipiell, sagen wir mal, im Bereich der Leute, die ich kenne und die ich mit Händen anfassen kann, stehe ich doch recht einsam da und ernte nur allzu selten Verständnis, das zu ernten, ich mich schon immer wieder eigentlich anheischig machen wollte. Und wenn ihr jetzt gewissermaßen über solche Formen von Einsamkeit auch verfügt und sagt, ich bin heilloser Musical-Fan, kenne aber keinen, der diese Begeisterung teilen kann, dann solltet ihr, finde ich, hier anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und dann legen wir unsere Köpfchen aneinander und heulen uns die Schultern voll. Um aber vielleicht nochmal zuerst klarzumachen, gleich jetzt los hier, klarzumachen, worum es geht, wollte ich jetzt nochmal Kiyohiko Senba und seine Haniwa All-Stars spielen. Mit einer Aufnahme von 1983. Ich kann leider nicht vorlesen, wie der Song heißt, weil der ist recht japanisch hier. Aber Kiyohiko Senba, und da ist ja schon die Schwierigkeit, man weiß jetzt ja nicht, ist das der Vorname oder der Nachname? Kiyohiko Senba und deine Haniwa All-Stars singen hier einen wunderbaren Song. Also das ist dann eben so Musik, da könnte ich mich reinlegen und bin aber praktisch ganz alleine damit. Also, hier. Ah! Senma und seine Haniba Allstars in der Aufnahme von 1983. Der 10. Track war das. Es ist mir leider nicht vergönnt, hier die Titel vorzulesen, trotzdem ich das natürlich extrem gerne machen würde. Ich könnte jetzt hier natürlich faken, kann ja keiner überprüfen. Oder gibt's hier Leute, die hier irgendwie Japanisch sprechen? Das wäre ja auch mal interessant, wenn man Japaner hier anrufen würde. Thema heute... Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Thema heute, selbstverschuldete, vielleicht sogar selbstgewählte Einsamkeit im etwas... toll oder aber im etwas scheiße finden. Es gibt ja oft so Sachen, die man selber toll, also Sachen, die man toll findet, kein anderer findet sie toll, Sachen, die man scheiße findet, kein anderer findet sie scheiße. Und dann fühlt man sich natürlich einsam, will nichtsdestotrotz vom Finden nicht lassen und befindet sich dann eben in so einer Form von selbstverschuldeter Einsamkeit, die ich meine und die Thema der heutigen Sendung sein soll. Wer sich an diesem Gespräch, wer in dieser spezifischen Weise, Art und Weise einsam ist und seinen Kopf hier auf meine Schultern und mir das ganze T-Shirt voll heulen will, soll ja anrufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, heul Suse, hallo. Hallo. Wer bist denn du? Ich bin Locke. Wer? Locke. Locke? Locke. Glocke? Locke. Mit L. Mit L? Ja, wie letzte Woche, aus Brück. Will ich gar nicht wissen. Hör auf mit Brück. Ich hab dir jetzt schon erklärt, dass es so schrecklich ist, Brück. Ja, Brück ist furchtbar, ich will, ganz furchtbar. Brück gehört praktisch, also da sollte man, wenn man eine Landkarte hat, eine Nagelschere nehmen und rausschneiden. So sieht es auch aus. Praktisch wie eine Schwür ist doch Brück eigentlich. Ach, furchtbar. Aber wobei die schön, was war denn das, die schöne Brückerin da hatte? Die Brückstücke, genau. Sieht auch aus. Ja. Ach, sag mal, ihr habt dann Reaktion auf den Brückstück-Vortrag von, war der von dir? Nee, der war doch von deinem Onkel. Von deinem Großneffen. Wovon, von wem war denn der eigentlich? Der Brückstück-Vortrag. Der war doch von ganz anderen, den kenne ich gar von nicht. Von einem ganz anderen, den kanntest du ja der nicht. War Potsdamer, keine Ahnung. Ach so, und war, ach ja, ja stimmt. Und aber, in, du hast es aber gehört in Brück. Kannst du das bestätigen? Jetzt sind nur noch hässliche Weiber in Brück, weil die jetzt quasi alle in Potsdam da auf dem Brückstücksteg. Spazieren gehen. Alle rausgewandert. Echt? Aber in Brück hat das jetzt nicht für Aufmerksamkeit oder für weitere Diskussionen gesorgt? Diese Brückstück Erwähnung wirklich. In der letzten Sendung. Nicht wirklich. Ihr habt keine Demonstration, ihr habt keine Selbstverbrennung, ihr habt keine Selbstmordattentate in Brück. In Brück nicht, ist ja keiner mehr da. Unbewusst. Stimmt. Also außer du. Aber du würdest jetzt gewissermaßen keine Opfer finden, die du mit dem Tod reißen kannst, weil du praktisch ganz alleine genau. Bist. Ja, das ist irgendwie schöne Scheiße, oder? Ist Brück jetzt total praktisch völlig unbevölkert und gewissermaßen Plünderern und Wölfen überlassen? Naja, die Wölfe können ja alten Leute fressen. Alte Leute sind da. Ja, bist du praktisch ganz alleine unter alten Leuten? Ja, fast. Und nur noch mit Rollstuhlschieben beschäftigt und Einkaufstaschen über die Straße tragen und Cola-Eimer hoch? Nee. Sehr beschieben. Locke, wie alt bist du denn? Ich bin pubertierender 16-Jährigen, ja. Pubertierende 16-Jährigen. Das wird aber nicht mit P-U-P-P geschrieben, sondern P-U-B. Also eigentlich wie ein irischer pubertierender 16-Jähriger. Naja, egal. Locke, befindest du dich denn auch in so einer selbstgewählten, selbstverschuldeten Einsamkeit von etwas gut finden? Etwas gut. Das ist dir jetzt wahrscheinlich schon wieder zu viel zu schwer, oder? Kannst du deine Sendung nicht mal stärker auf pubertierende 16-Jährige ausrichten? Dass du einfach mal versuchst, nicht komplizierte Themen zu machen, dass du mal versuchst, nicht so lange Sätze zu sprechen. Drei Worte reichen doch, Subjekt, Objekt, Prädikat und dass du vielleicht auch versuchst, Fremdworte zu vermeiden. Wie zum Beispiel Subjekt, Objekt, Prädikat sind alles schon Fremdworte für mich. Wir haben heute nicht mehr so einen qualifizierten Deutschunterricht, wie du ihn möglicherweise in der DDR noch genossen hast. Aber hier nach Brück kommen praktisch jetzt nur Hilfslehrer, die im Westen, im Saarland nichts mehr geworden sind. Die kommen jetzt hier zur Bewährung nach Brück. Weil Brück ist dann einer der ganz seltenen Orte, wo die Leute dann noch doofer sind, als doofe Lehrer schon ohnehin doof sind. Und von daher haben die dann noch wenigstens so eine Restüberlegenheitsgefühlsmöglichkeit. Ja, genau. Mein lieber Scholli! Sag mal, Locke, hast du nicht das Gefühl, dass ich schon wieder das ganze Gespräch bestreite? Dass du ja nicht zu Wort kommst? Ja, dass es aber vielleicht doch wieder mal so eine Situation ist, wo man denkt, Gott sei Dank kommt der Hörer nicht zu Wort. Der kann sein. Ja, ich meine, andererseits, okay, wenn du zu Wort kommen willst, dann komm doch. Bin ich jetzt aber mal gespannt. Die anderen Hörer sind auch gespannt. Aber ich werde wieder einschreiten müssen, wenn ich das Gefühl habe, dass sie denken, oh nee, Locke spricht ja jetzt schon 10 Sekunden. Ich werde mal umschalten, kicken, was bei Motor FM ist. Oder so, wie's icke wie. Hallo? Ja. Locke? Kutti. Mann, jetzt sag nicht Kutti zu mir, ich wäre verrückt. Hier gibt's jetzt irgendwie 1000 Anrufer, die glaube ich irgendwie nicht mehr aushalten, dich reden zu hören und sagen, wenn schon einer Scheiße redet, dann kann ich aber besser Scheiße reden. Das sowieso. Ja, Locke. Ja, Kutti. Ja. Sag mal, Locke, das gibt dir, aber ich schlag dir, dann siehst du aus wie eine Rolle Drops, haben wir früher gesagt. Kennst du das? Ich hau dir gleich die Ohren vom Stamm, dann siehst du aus wie eine Rolle Drops. Kennst du den Spruch? Nee. Kennst du nicht? Nee, ich bin aus Mensch, Meier, ich bin aus Brück. Ja, gut, okay, das erklärt einen. Locke, hat Brück eigentlich einen eigenen Bürgermeister? Ich glaube so. Oder ist Brück irgendwo angegliedert an so eine, an so einen polnischen Vorort, weil der von da aus billiger regiert werden kann als einheimische, mit einheimischer Verwaltung? Nee, gut, wir haben ihn. Ihr habt ihn? Ja, wir haben ihn. Da haben wir irgendwo importiert. Mal Locke, wenn der nicht hört, der wird doch verrückt. Was entsteht denn hier für ein Bild von Brück? Vielleicht könntest du morgen mal hingehen und ein Bürgerbegehren starten, dass der Bürgermeister nächste Woche hier mal anruft und versucht, Brück als so Metropole, als total lebendige Stadt, die so ja über die eine oder andere funktionierende Straßenverkehrsampel funktioniert und nicht zu verfügt und nicht zu vergessen, die Brückstücke. Das ja mal so ein schönes Bild von Brück zeichnet. Ganz unfreiwillig zeichnen wir echt ein katastrophales Bild von Brück. Dass irgendwie überhaupt ja keiner da hinziehen mag und du wahrscheinlich demnächst noch wegziehen wirst. Gut, die dich alt an und die, du machst. Dann kann Brück wirklich gestrichen werden von der Landkarte. Aber du nur solche Bluffbrück machst. Das liegt doch aber nicht an mir! Na klar. Du bist doch der Vertreter von Brück. Ich gar nicht, du machst Brück runter. Du könntest ein Brückstück sein. Ja, das sowieso. Ja, bist du aber nicht. Ja, doch. Nein. Er sagt nicht. Nee, ja nicht, ganz schrecklich. Ja, das ist, naja, nee, aber die waren noch, die sahen, sollen, haben so toll ausgesehen, hab ich mir sagen lassen. Die Brückstücke. Hast ja. du aber noch nie gesehen, oder? Ah ja, das kann ich mir auch vorstellen. Die wechseln die Straßenseite. Ey, da vorne kommt Locke. Schwupp, schnell hier rüber, hinterm Baum versteckt. Oder? Ja, schon furchtbar. Mann, Locke, Locke, Locke, Locke, Locke, Locke, Locke. Lock Leipzig, sag ich dir nur. So, denn jetzt haben wir mal wieder ein schönes Gespräch geführt. Zum Thema hast du natürlich nichts zu sagen gehabt, oder? Hattest du was zu sagen? Hättest du was zu sagen gehabt? Denn sag was, ich spiele jetzt gleich wieder Musik, die mich einsam macht. Wurde gerade bei Musik. Die überhaupt ja keiner versteht. Hast du denn jetzt Kiyohiko Senba und seine Haniwa Allstars, hast du die gehört? Japaner? Ja, die Japaner eben, aber die vorher waren. Und? Ja. Was denn? Und sag doch mal was. Ja, ist nicht so deine Musik. Ja, ist klar, genau, ist aber darum geht's, klar. Da bin ich einsam eben. Ach so. Ja. Seien Sie auch, Kutti. Soll ich vorbeikommen? Kriegen Euro denn? Nee, kriegen Euro, sag mal. Das ist, der Ecke steht hier schon drin und hofft wahrscheinlich auf 1 Euro für Nachrichten verlesen. Nicht da. Nicht? Oh. Nee. Du wolltest doch mal so eine wunderschöne Wunschsendung machen. Sidelke haben sie auch aus der Ukraine importiert, aus der Ostukraine. Weil die Westukraine ist jetzt gewissermaßen der reichere Teil der Ukraine, der schon an Polen grenzt und wo die jetzt gewissermaßen die Gastarbeiter sich in Polen quasi eine goldene Nase verdienen. Aber die Ostukraine ist so weit weg von Polen, wo die Polen ja dann hier schon wieder sich eine goldene Nase verdienen, da verdienen die praktisch gar nichts und daraus kann man dann für Fritz Jut Nachrichtensprecher machen. Dein Mikrofon ist offen, aber dass du jetzt du an meiner Biografie schreibst. Nicht sagen. Man hört sofort natürlich den ostukrainischen Dialekt bei dir. Das kann gar aber nicht Grisha, sein. Du hast doch, glaube ich, noch die eine oder andere Minute noch mal kurz rauszugehen, zu pullern und vielleicht, dass du dir auch mal die Fingernägel sauber machst. Wenn ich was hasse, dann sind das irgendwie Nachrichtenvorleser mit dreckigen Fingernägeln. Also ich meine, das kannst du ja wirklich nicht das sagen. Das ist jetzt hier irgendwie nicht so ein, naja, wahrscheinlich hast du dir den irgendwie so total kratzmäßig. Ich komme irgendwie schlecht weg hier, ich weiß auch nicht. Warum. Weißt du, warum Gullideckel rund sind und nicht viereckig? Dafür gibt's echt wirklich einen guten Grund. Nee. Also siehst du? Die sind überhaupt nicht rund, die Gullideckel sind rund. Nein, die sind natürlich. Nein, Gullideckel sind rund. Also richtig diese großen Gullideckel, so. Die sind rund. Die sind alle rund. Die richtig, wo die so einen Schacht unter sich haben. So damit sie wahrscheinlich immer passen. Ganz einfach. Ach, immer passen. Nee, sonst immer bei Ecken, Ecken müsstest du ja so anpassen. Nein, da kannst du auch sagen, ist immer einen halben Meter lang und dann passt der auch überall in der Nee, Welt. Beispiel, nein, dafür ist wirklich sind. einen tollen Grund. Na, schieß los. Den ich bestenfalls am Ende der Sendung verrate. Aber nur für Leute, die bis dahin noch wach geblieben sind und total Interesse an so aufmerksam, an so Geschichten haben. Gut. So, jetzt, aber jetzt kannst du nochmal rausgehen und nochmal, Zuckerwasser ins Haar machen, dass die Frisur auch ein bisschen besser sitzt. So. Weil jetzt kommt nämlich Musik, die mich wieder einsam macht. Locke, was denn? Jetzt hör doch mal auf, hier rumzunerven, sag mal. Ich hab jetzt schon überzogen, weil ich jetzt an der Musik spiele, hab ich erst recht überzogen. Der Typ wieder total Ärger. Da ruft morgen der Chefredakteur, der Intendant, die Medienaufsicht Berlin, Brandenburg, der Menschenrechtsbeauftragte, der... Was? Na, mach doch! Und sag! Das ist hier vergessen, toll! Und sag! Du wolltest doch mal so eine schöne, wunderschöne Wunschsendung machen. Ja, weiß ich. Ja. Hätte ich heute auch fast gemacht, aber habe ich dann doch warum nicht gemacht. Oh Mann, ich bin so enttäuscht von dir. Du bist was? Enttäuscht von mir? Richtig, genau so soll es sein. Lass dich nicht hinter das Licht führen. Lass dich nicht von der Sympathie, die ich hier vermeintlich ausstrahle, lass dich davon nicht beeindrucken. Die stimmt nicht. Das ist alles nur angeschafft, das mache ich für Geld. Nett sein. Nett sein für Geld praktisch, verstehst du? Nett sein, du machst ja, das ist ein absolut prostitutiver Job, Radiomoderation. Voller Nuttenjob. Ja, ist so. Für Geld ist man freundlich. Ich auch. Also wobei, ich bin ja für Geld unfreundlich. Naja, ich bin quasi eher die Hardcore-Fraktion des prostitutiven Gewerbes. Locke! Ich weiß nicht warum, aber ich danke dir für deinen Anruf und spiele jetzt Tschüss und spiele jetzt eine Musik, die mich wieder einsam sein lässt, einsam macht oder die mir das Gefühl gibt, unverstanden zu sein. Total tolle Musik. Oh, jetzt sagt er wieder tolle Musik. Ich wäre gleich verrückt. Also, was will man denn mehr als, sagen wir mal, so hippieske, folk-grundierte, avantgardistische Rockmusik aus früh 80er Italien. Wo man sagt, ey, guck mal, ich habe ja ein großes Herz, aber das ist vielleicht ein bisschen viel, was du uns da jetzt anbietest. Aber so ist es eben. Stormy Six, die Platte heißt Macchina Macaronica von 1980 und der Song heißt auch Macaroni Maschine, Macchina, la Macchina Macaronica. Und das ist da Musik, da könnte ich mich hinlegen und weiß aber, ich werde einsam sterben. Zu meiner Beerdigung wird niemand kommen, weil sie Angst haben, dass meine Musik aus den Lautsprechern erschallen wird. Stormy Six mit Macchina Macaronica. Scusa, mi cari simili, ho pubblico disattento, da solo io mi presento, sono il prologo e molto dipinti da me. Vengo su questa piazza, ma vere storie da cantare non ne ho. Ho un repertorio di parole, se niente smorfie scarte della varietà. E i suoni sgambiti di questa orchestrina son digiuni di gastronomia. Sensi significati scarnificati nelle salse e nei purè. Einwerfen, dass ihr jetzt hier Fritz hört. Das ist ein total hip zu sein versuchender Sender und wir hören jetzt hier 12-Ton grundierte avantgardistischen Folk-Pop aus Italien von 1980. Und da bin ich nicht nur zu Hause alleine, sondern auch hier im Sender. Naja. La Macchina Macaronica. La piega del tempo complica le pieghe del continente, ma al centro del nostro Atlante ogni nome è comunque una pietra parlante. E corno, cornetto di corallo, non farci perdere la chiave dei Comò. Di questa rivieraccia, di questa freccia sopra la masera e dell'orlo rosso delle lampadine intorno al sacro cuore di Gesù. Piangete cartoline, coi vostri auguri salutissimi e cucù. Wieder dann doch einsam fühlen lässt Stormy Six mit Macchina Macronica. Diesen Song und diesen Song und diesen Song. Könnt ihr bald live hören. Fritz präsentiert Matzen. Freitag, 23. März, ab 20 Uhr, Matzen, im Waschhaus Potsdam. Mehr Infos, fritz.de. Matzen live. Fritz. Und das hört man. 22.41 Uhr, ist das eine Scheiße. Tja. Fritz, Info. Nachrichten. Mit Grisha Ukrainski-Sedelke. So, im Prozess um die Enttarnung einer CIA-Agentin ist der frühere Staatschef von US-Präsident Cheney, Libby, schuldig gesprochen worden. Libby habe sich der Justizbehinderung, des Meineids und der Falschaussage vor einer Untersuchungskommission schuldig gemacht, hieß es in dem Urteil der Jury. Dem früheren Top-Berater drohen bis zu 25 Jahren Haft. Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände wollen am 2. April über den geplanten Ausbau der Kindertagesbetreuung sprechen. Darauf habe er sich mit der Bundesfamilienministerin von der Leyen geeinigt, sagte der Vorsitzende der Jugend- und Familienkonferenz Brandenburgs Bildungsminister Ruprecht. Das Treffen wird in Berlin oder Potsdam stattfinden. Von der Leyen will bis 2013 rund 750.000 neue Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren schaffen. Ruprecht betonte, neben der Finanzierung müsse auch über die Verteilung der Gelder gesprochen werden. Bei einer Serie von Selbstmordanschlägen sind im Irak etwa 120 Schiiten ums Leben gekommen. Alleine bei Attentaten nahe der Stadt Hilla starben mindestens 100 Menschen. Dort wurden zwei Sprengsätze inmitten einer großen Menschenmenge gezündet. Es gab mehr als 150 Verletzte. Weitere Anschläge auf Schiiten wurden in Bagdad verübt. Im Nordirak des Landes befreiten mutmaßliche Anhänger des Terrornetzwerks Al-Qaida rund 140 Gefangene aus einer Haftanstalt nahe Mosul. Unter ihnen waren auch ausländische Kämpfer. Die NATO hat ihre bisher größte Offensive gegen die Taliban und die Drogenbarone im Süden Afghanistans begonnen. Die Operation Achilles soll die Sicherheit in der Provinz Helmand verbessern, sagte der Chef der im Süden stationierten NATO-Truppen, der Niederländer Van Loon. Die Dauer der Offensive, an der bis zu 4.500 NATO und 1.000 afghanische Soldaten beteiligt sein werden, ist noch offen. Die Taliban, die selbst eine Frühjahrsoffensive und eine Welle von Selbstmordattentaten angekündigt haben, drohten mit Gegengewalt. Wetter. Nachts ist der Himmel locker bewölkt und es bleibt meist trocken bei Temperaturen von 8 bis 6 Grad. Am Tag ist es wechselhaft bewölkt, gebietsweise gibt es Sonne, aber auch mal Regen und wir kriegen Temperaturen von 11 bis 15 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz, A24 Pritzwalk Richtung Berlin. Zwischen Herzsprung und der Raststätte Walsleben West gab es einen Unfall. Dort ist der Standstreifen gesperrt. Und A19 Rostock Richtung Wittstock-Dosse. Zwischen Waren und dem Dreieck Wittstock-Dosse ist ein Schwertransport unterwegs, der nicht überholt werden kann. Ansonsten sind die Straßen frei und wir wünschen euch eine gute Fahrt. Als wären Waren gerade knapp. Ja, also, wollte ich jetzt auch nochmal. Wo ist denn, wo muss ich denn jetzt, warum hört denn das hier nicht auf? Ich drücke hier eigentlich richtig. Zu dicke Finger? Nein. Ach so, nee, ich drücke ja nicht richtig. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon. Jute drückt es. Alter, Radiospruch, gesendet verendet, aber andersrum, Jute drückt ist halb gesendet, kann man eigentlich auch sagen. Wieder mal Musik, die mich allein fühlt, aber andererseits, die dann auch über Alleinsein hinweg tröstet. Lotte Lehmann, der damals von Goebbels angeboten wurde, schöne Nazi-Kuh-Sängerin zu werden, hat sie nicht gemacht, ist dann lieber nach London gegangen und hat dann da so seltsame BBC-Aufnahmen gemacht und die, ich weiß jetzt nicht, ob der folgende Song von ihr angesagt wird, die aber auch herrlich in so einem eigentümlichen Pidgin-Englisch und man kann sehen, man kann total cool sein und trotzdem etwas unbestimmt Englisch sprechen, die dann da ihre Songs nochmal eingesungen und angesagt haben. Lotte Lehmann mit dem wunderbaren Schubert Lied an die Musik. Tonight I am going to sing a few of Schubert's songs. First song is an die Musik, to music. I always think of this song as a prayer, an expression of deep gratitude felt deeply at a time when there is so much suffering elsewhere. An die Musik. Kreis umstrich. Roger Lehmann, 1941 in London. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, aber Dick, ja. Also Thema heute, selbstverschuldete, selbstgewählte Einsamkeit im etwas gut finden. Also man findet eine Sache toll oder andersrum wäre, man findet eine Sache scheiße und steht ganz allein damit, will aber trotzdem nicht davon lassen, diese spezielle Sache gut oder scheiße zu finden. So geht's mir. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen kokett gesprochen. Ich weiß es ja. Ich habe eine lange Chance, hier im Radio zu arbeiten und lauter seltsame Musik zu spielen. Geht mir dann aber eben doch oft oder manchmal so, wenn es um Musik geht und wenn man seltsame 80er Jahre Japan-Bands spielt oder italienischen Rock, Folk, Avantgarde von 1980, mag ich nochmal gut, dann fühlt man sich mal, oder Lotte Lehmann, dann hat man den Hang dazu, sich vielleicht auch nur so ein bisschen verstiegen auf Felsenklippen einsam zu fühlen, aber das passiert schon. Wenn ihr auch so Situationen kennt, dass ihr irgendwas toll findet und damit aber irgendwie extrem alleine seid, dann können wir hier darüber reden. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche. Gegenseitig ausheulen. Geduldet euch. Gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam. 70 97 110. Hallo, wer bist denn? Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin der Gregor. Gregor? Ja. Von wo aus rufst du an? Aus Brück? Nein. Nee, schade. Aus Charlottenburg? Ja. Naja, das ist doch wenigstens was, oder? Ja. Ja. Warst du schon mal in Brück? Nein. Oh, da musst du mal hinfahren, am Wochenende. Also ich meine, Innerwoche ist schon nicht los, aber am Wochenende ist da echt total tot. Super, Brück ist super. Da schalten die sogar die Ampeln ab, glaube ich, am Wochenende. Echt? Und ich meine, die haben, glaube ich, nur eine. Oder vielleicht nur zwei, die eine ist kaputt, aber die eine, die sie haben, ist eigentlich der Stolz. Also wenn die fahrst lieber nach Rhein-Nickendorf. Nach Rhein-Nickendorf? Naja, weil da auch schon total tot ist. Ja, aber denkst du, Brück ist noch viel toter. Oh. Eieiei, der arme Bürgermeister von Brück. Mein Lieber, der springt jetzt wahrscheinlich im Quadrat. Naja. Aber die machen ja da teilweise auch so Fremdenführungen, kleine Busrundfahrten und da wird dann zum Beispiel eben die funktionierende Ampel inspiziert und stolz vorgezeigt. Und von den, man weiß das, von den etwas, wie ich finde, doch verstiegenen U-Bahn-Plänen für Brück. Schwadroniert. So. Ich muss zum Thema erzählen. Gregor, genau, wir kommen hier schon wieder vom Thema ab. Genau. Bist du auch jemand, der sich dann manchmal so selbst verschuldet einsam fühlt? Ja, genau. Echt? Wobei denn? Mit Musik hat es gar nichts zu tun. Ja, nee, soll auch nicht um Musik gehen, kann um alles in der Welt gehen. Ja, und zwar mein Hobby. Ich bin ein Hobbybastler mit Elektrobereich. Ja. Elektrobereich. Kannst du das mal ein bisschen genauer machen? Ja, ich bastle mir gerne immer wieder mal ein Bügeleisen. Ja, wobei, die sind ja total selten, oder? Bügeleisenbastler gibt's doch kaum. Oder? Kennst du einen Bügeleisenbastler? Nein, noch nie. Siehst du, ich auch nicht. Naja. Was hobbyisierst denn du so rum? Na, Computer. Was denn da? Meiner ist zum Beispiel kaputt, mein Computer ist kaputt. Ja, und das ist ja jetzt genau, deswegen rufe ich jetzt an. Und da gibt's ja ein paar, also meine Freunde. Ja. Von denen ist jetzt ein Computer kaputt und. Dann kommen sie an und suchen deine Nähe. Genau, aber sobald ich den Computer repariert habe. Die Arschlöcher, oder? Dann verachten sie dich als Computer-Nerd, als Pizzafresser, als bekloppt. Richtig, und dann ist das schrecklich. Einsam, ja. Ich verliere dadurch Freunde und bin dann immer einsam. Vor allem das Schlimme ist, du glaubst, Freunde zu gewinnen, weil du denen den Computer reparierst und dann sind sie weg und verachten dich. Ist ja noch schlimmer, wenn man einfach keine Freunde hat, nie welche hatte, dann ist ja okay, dann kann man damit leben und kann sich einbilden, das Leben ist so. Ja. Aber so diese permanente Auf und Ab, Ebbe und Flut, Zuwendung, Abwendung, schrecklich. Das ist schrecklich. Gregor. Ja, ich fühle mich echt einsam. Oh. Alles ist repariert und ich bin einsam. Oh, und du hast es aber auch mit harten, bösen Typen zu tun, oder? Nein, nicht nur. Vielleicht sollten wir ruhig mal die Namen durchsagen und welche Klasse die gehen. Dass man richtig irgendwie sagt, das ist Andreas Neumaus, Meister aus der 10A. zum Beispiel. Nein, das mache ich der nicht. Ist böse, der ist böse. Wieso denn nicht? Wir können uns, ey, du bist einsam, ich bin einsam, wir können uns doch jetzt zusammentun und einfach alle, die wir kennen, ja. Total als böse bezeichnen. Ja. Und die auch durch total laut sagen mal. Ja, genau. Naja, und ich warte jetzt, bis wir... Zum Beispiel, kennst du eine Helga? Nee, wa? Kennst du eine Helga? Ich kenne keine Helga. Ich kenne eine Helga. Ist die böse, sagt ihr. Boah! Die Frau Helga. Ja, ja, so richtig Zuwendung, Abwendung, Abwendung. Also Zuwendung, naja, so, aber Abwendung, Abwendung. Boah, kannst du, also praktisch Helga aus der 10a. Kannst du mal, kannst du jetzt auch sagen? Dass wir die einfach mal auch geißeln, dass wir die auf den Pranger stellen. Ich bin ja kurz davor, quasi die Adresse durchzusagen. Dass jetzt mal irgendwie mitleidige Hörer da vorbeigehen und da vielleicht mal an der Tür rütteln oder der die Bude abfackeln oder irgendwie sowas. Verstehst du, was ich meine? Nicht naja, Bude abfackeln meine ich jetzt nicht. Aber so, dass sie einfach mal na, so Scheiben einschmeißen und sagen, ey, warum bist denn du so scheiße? Kutner ist doch so toll. Oder eben bei dir eben, ey, Mann, Gregor, der alte Computerreparateur, der ist doch nett. Ja. Verstehst du? Ich verstehe. Dass die mal jemand hinten so hart in den Nacken greift. So rinnen richtig, dass es weh tut. Oh, jetzt hat er aber Schüsse gekriegt. Oder jetzt kam wahrscheinlich wieder so ein Böser dazwischen. Mann, ist das gemein. Kinder seid ihr, du. Oh, ist das schrecklich. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche. So, ich hab ja schon wieder. Ach, geduldet Anrufer, euch. Anrufer. Warte mal gleich, bis rein dran. 1 für Potsdam, 70 97 110. Genau. So. Und, aber hier, wer jetzt hat er schon wieder auf. So, aber man kann sie über einen halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Halbautomatischer Anrufbeantworter. Hallo? Dann. 0331 Potsdam 70. Ah, 97, jetzt habe ich wieder darüber gesprochen. Ist das blöde hier. Hallo? Ja. Ja, bist gleich dran. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter. Eine Hektik hier dann. Wieder. 0331 Potsdam 70 97 330. So, hallo, Drana, wer bist denn du? Wie heißt denn du? Tommy aus Fürstenwalde. Nein, nicht lachen. Wieso denn nicht? Na, Fürstenwalde. Tommy aus Fürstenwalde, was? Also, du lachst wegen Tommy, nicht wegen Fürstenwalde. Ja, ich lach doch nicht wegen Fürstenwalde, sag mal. Oh. Ich habe jetzt die ganze Zeit über Brück gesprochen. Hat man noch einen Grund, über Fürstenwalde zu lachen? Nee. Ja, nee, nicht wirklich. Oder? Warst du schon mal in Brück? Ja, ich weiß nicht. Genau. Naja, aber fahr mal hin. Gibt es da eine Kaserne? Ja, da ist eine Kaserne. Ja, dann war ich in Brück schon. Oder? In der Nähe von Belzig, so, da die Richtung. Ja, irgendwie so die Ecke, ich wieso nicht so ja, genau. Da, ja, klar, ich hab's ja mit der Nagelschere aus der Landkarte rausgeschnitten. Ja, war schon. Und du aber Fürstenwalde. Ja. Spitze, jetzt. Oder? Das ist ja echt doch eine blühende, glühende, hitzige, lebendige, pulsierende Metropole. Ja, ist Hammer, ich bin extra hell. Ja? Ja. Du bist extra praktisch aus New York und dachtest, wow, jetzt will ich mal weiter leben, Falkner Fürstenwalde. So ähnlich, aus Westpolen sozusagen, aus Frankfurt, oder? Ach so. Nach Fürstenwalde. Ja, weil da die Luft brennt. Genau. Weil da richtig, und jetzt fühlst du dich aber ein bisschen einsam in Fürstenwalde? Nö, weil das wäre, nee, aber das ist ja jetzt ein Thema praktisch, selbstverschuldete Einsamkeit im etwas gut finden. Ja, richtig. Ja. Hättest du denn da jetzt einen Beitrag dazu? Zwei. Einmal. Echt? Ich fände, ja. Ja, schön. Ich fände Weihnachtsmusik. Hammer. Ja, ja. Vor allen Dingen, also Weihnachtsmusik im Sommer im Cabrio. Ja? Und werde ich ganz schön geißelt damit. Also. So an sich? Ja. Weihnachtsmusik, also, egal was? Also, Weihnachtsmusik in allen Formen von jedem, von, egal ob von Heinche, von Elvis, mit Stimmen, ohne Stimmen, nur Melodie. Soll ich dir mal richtig, ich kann dir echt total tolle, wirklich absolut Hammer Weihnachtsmusik empfehlen. Ja? Die Schwestern Calderelli, die kommen aus dem Erzgebirge. Ja, die sind dann irgendwann in den Westen gegangen. Ich weiß ja nicht, ob es die auf CD gibt. Die gibt so auf Platte und die klingen sich so total drahtisch, seltsam, rhythmisch, schon Weihnachtsmusik singen, aber ein bisschen wie so Buena Vista Social Club. Also haben so was kubanisch drahtiert darunter. Irre Musik, Hammer. Da legst du die wirklich nieder. Ja, die Calderelli-Schwestern. Calderelli. Musst du dir merken. Und machen wunderbare Waldmusik. Weihnachtsmusik. Ja, Waldmusik. Nee, ja. Also so richtig diese Vogelbeerbaum, Vogelbeerbaum und so, verstehst du? Und der Steiger kommt, der Bam, aber oh, klingt so super. Ist echt 1A Spitzmusik. Könnte ich mich auch hinlegen. Falls ich nicht finde, rufe ich nochmal. Calderelli. Die kalte Rallye-Schwestern, die würde ich dir ans Herz legen. Ganz ernst, ich meine wirklich, die sind großartig. Ja, gut. So, das zweite, das eine war Weihnachtsmusik? Ja, weil auch Leute sagen, ja, und das bringt Unglück im Sommer, Weihnachtsmusik. Ehrlich? Macht man nicht und ganz schlimm und da habe ich auch noch nie gehört, aber naja. Das ist ja Quatsch. Also ich hatte auch noch nie Unglück deshalb. Also ja. Nicht, außer, ja gut. So wie ich aussehe. Na, okay, aussehen. Aussehen ist ja in Fürstenwalde nicht so wichtig, wa? ja, und zweite Sache, dass ich der Meinung bin, ja, ich hab lieber einen Hund als ein Kind, so. Ach so. Ich schaff mir lieber noch einen zweiten Hund an als ein Kind. Ja, da ist man natürlich so pauschal sozial geächtet. Oh, aber andererseits auf so einer Heimlichkeitsebene gibt's da wahrscheinlich massenhaft Zustimmung, oder? Ich weiß nicht. Und man sagt natürlich, klar, ein Hund lebt nie so lange, ein Hund ist leichter zu erziehen und ist irgendwie billiger im Unterhalt. Ja. Also es gibt eine Menge, was für den Hund spricht. Und es gibt wahrscheinlich eine Menge Leute, die durchgerechnet haben und deiner Meinung sind, sich aber nicht trauen, das zu sagen. Aber ja, ich verstehe, klar, es gibt eine bestimmte, bist du natürlich in so einer Form von Einsamkeit. Aber dann sage ich immer, Baby gibt's umsonst. Hund, ich hole immer aus dem Tierheim, weil ich sage, da sind dir noch, kostet gleich Geld. Im Tierheim kostet er auch Geld? Natürlich, aber im Tierheim musst du bezahlen dafür, aber Hammer? Ja, nicht unter 100 Euro. Ehrlich? Ja, mindestens. Ach so, das ist jetzt, dass keine Leute kommen, die da mit dem Hund Schindluder treiben. Die Sushi, aber hast du recht, klar. Mit dem Kind kann man ja praktisch machen, was man will, liest man in der Zeitung, mit dem Hund muss man wissen, erstmal Geld für bezahlen. Das stimmt, das hält die gröbsten Idioten ab davon. Kind, kann man sofort. Ja. Eieiei, da sind wir jetzt aber total wieder in so sozial brisante Themen geraten eigentlich. Ja, da ist man schon, steht man schon mal irgendwie. Super, so. Was machst du denn in Fürstenwalde? Warum bist du denn da aus Westpolen weggefahren? Weggezogen? Ja, weil ich vielleicht glaube, insgeheim will ich mehr so Berliner sein. Also so langsam. So ganz total langsam ranschleichen, dass es aber keiner merkt und dass sich keiner brüst zurückweisen kann. Ja, so, ich bin nach Berlin zugezogen, sondern ich sage, eigentlich war ich schon immer Berliner, so langsam. Ach, nicht doof. Dass man so, ich war eigentlich schon immer Berliner. Clever. Spitze 1A. Was machst du denn beruflich? S-Bahn Berlin GmbH. Ach so, da fährst du quasi S-Bahn? Na, so ähnlich. Nee, im Dingsbereich praktisch. Ja, schon, also S-Bahn schon, ich stehe auf dem Bahnsteig und bin nett zu den Leuten und lass die Züge abfahren und einfahren und ausfahren. Ach, toll. Ja. Toll. Also wenn du mal Monatskarte brauchst, ruf an. Nee, fälschte meinst du. Nee, die vertickerst du da nebenbei auch noch. Nee, du kennst so noch Azubi-Ticket verkaufen vielleicht. Wäre vielleicht noch. Ach so, so Azubi-mäßig wirklich hier im Radio? Ja, weil Schüler haut nicht mehr hin. Weil ja. Ob das hilft bei den Kollegen, die kontrollieren? Wenn ich sage, ich bin doch aber irgendwie eigentlich noch so Azubi, hören Sie mal dienstags Radio, dann merken Sie so, das, was er macht, kann er nicht eigentlich, kann nur ein Azubi sein. Könnte schon sein, wa, oder? Da könnte er vielleicht Glück haben. Du gehst ja nur immer als Azubi durch, also ohne Frage. Tommy, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ich dir auch. Tschüss, schönen Abend noch. Danke, tschüss. Ciao. So, dann machen wir jetzt wieder mal eine Musik, die einsam macht. Naja, ist jetzt klar, jetzt jammer ich hier ein bisschen rum, aber es ist natürlich irgendwie Anlass für mich, einfach Musiken zu spielen, ohne mir Gedanken zu machen, ob jemand zuzuhört. Daniel Johnston, den ich ja, wie gesagt, hoch verehre und der natürlich doch bei jetzt schlichteren Gemütern eher ein gewisses Befremden verursachen muss, singt hier davon, dass man lieber nicht mit dem Teufel Karten spielen soll, weil der zieht einen tendenziell eher über den Tisch. Und das ist eben auch, wie gesagt, so Musik, wo man dann denkt, ach, ob man da noch jemanden findet, der die auch toll findet. Eigentlich gibt's dann wahrscheinlich doch schon immer noch Leute, die das auch toll finden. Aber nichtsdestotrotz wollen wir weiter über selbstgewählte, selbstverschuldete Einsamkeiten im etwas gut finden reden. Das hier Warte, wäre die Telefonnummer. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Das ist der halbautomatische Anrufbeantworter. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 70 97 330. Und das ist Daniel Johnston, Don't Play Cards with Satan. Don't play cards with Satan. He'll deal you an awful hand. Don't play cards with Satan. He'll deal you an awful hand. Did I ever stop and tell you I am a desperate man? I thought I saw a bluebird sitting on a post. Thought I saw a bluebird on a post. Shiver down my spine. I thought it was the Holy Ghost. I heard the word before, and I knew that it was good. The word before, and I knew that it was good. Somebody ought to do like the good book should. I heard the voice of Satan crying in the woods. Heard the voice of Satan crying in the woods. I saw my own heart laying black with blood. Don't play cards with Satan. He'll deal you an awful hand. Don't play cards with Satan. He'll deal you an awful hand. Please believe me. Did I ever stop and tell you I am a desperate man, a desperate man. Take it. Daniel Johnston? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir reden hier über selbstverschuldete, selbstgewählte Einsamkeit, die daraus entsteht, dass man etwas gut findet und damit irgendwie allein ist und kein anderer findet's gut, so wie eben eine Mischung aus Lotte Lehner, Daniel Johnston, Stormy Six und Kuhglocken-Rockmusik gut finde, wem es ähnlich geht und muss jetzt überhaupt ja nichts mit Musik zu tun haben. Wir haben vorhin, also immerhin war ja noch irgendwie jemand, der die ganze Zeit gerne Weihnachtsmusik hört. Also das ist irgendwie offen, der sollte hier anrufen und dann verständigen wir uns darüber. Hallo, wer ist denn da? Wer bist denn du? Hallo, hallo. Hallo? Hallo? Ich bin Asti. Wer? Asti. Wer? Ah, jetzt ohne ich gerade einer der ganz souveränen und selbstbewussten. Hallo, wer bist du? Ja, hallo, Adrian hier. Adrian? Ja, ganz selbstbewusst. Das klingt so französisch. Ja, geht das wieder los? Ja. Ja, ich frag doch nur mal, wird man doch wohl noch machen können. Du kannst nein, ja auch sagen, nein, Jürgen, das klingt aber nein, so stulle Deutsch. Nein, ich meinte das, weil es mir peinlich ist. Aber wieso? Nicht immer diese Frage, ja, weil bist man, du französisch? Wenn man die Frage kommt, klingt so französisch und nein und dann. Aber bist du überhaupt ja nicht? So angeberisch gehalten. Ach so, du bist aber nicht französisch, bin gar nicht. Französisch. Überhaupt ja nicht. Im Geiste. Ach so, ich bin, aber, durch, ich bin durch den Namen ja zu Frankreich gekommen. Ach so, da bist du, da ist so eine Frankophilie entstanden. Genau, genau. Also sei froh, dass du keinen nordkoreanischen Namen hättest. Dann hättest du aber heute irgendwie total Schwierigkeiten in der Diskussion mit Demokraten. Quasi. Ach so. Also naja, so eben atommachtmäßig oder sowas. Oder du hättest einen iranischen Namen, mein Lieber. Na, da kannst du noch froh sein. Ja. Französisch. So, Adrien, von wo aus rufst du denn an? Aus Potsdam. Aus Potsdam. Mhm. Schön. Mhm. Was denn? Ja. Wir starten, also Brück, Fürstenwalde, Potsdam, zack. Ja, nachher genau, wird dann genau, wirklich genau nur noch irgendwie Nordkorea, Iran. Madrid, Paris, L.A., New York, so. Hat jemand aus Brück angerufen heute, ja, schon? Heute hat schon jemand aus Brück angerufen. Oh, schade, der, an sich ganz einsam war. Wieso warst du jetzt, Adrien, warst du der mit den Brückstücken? Ja. Ach, echt? Ja. Oh, der war aber nicht. Und ihr habt Reaktionen auf deine Brückstück? Nein. Ich sind in der Umgebung da relativ, also was Medien angeht, abgestumpft. Ja, aber bist du jetzt darüber eher enttäuscht oder froh, dass ich keine Reaktionen hab? Ich glaube eher enttäuscht, ja. Eher enttäuscht? Ja. Ah, scheiße, verstehe ich. Hätte man sich jetzt doch irgendwie ein bisschen was erhoffen können, oder? So ein Ärger. Ja, man hat so eine Lanze gebrochen, aber. Ja, naja. Ah, diese blöden Kühe, oder? Aber vielleicht sind die jetzt auch so nasal, dass sie das irgendwie auch einfach total als selbstverständlich hinnehmen, dass man sie irgendwie, also vielleicht nicht als Brückstück tituliert, aber dass man sie irgendwie natürlich total toll finden muss. Ja. Kann schon sein, oder? Ja, also es ist, ja. Also die, ich glaube, das geht so ein bisschen an denen vorbei, so. Die. Aber Adrien, ich höre bei dir so einen bitteren Wermut-Unterton in der Stimme. So was verraucht melancholisches. Du bist doch irgendwie auch manchmal einsam in so einer selbstgewählten Einsamkeit, oder? Ja, natürlich. Ja, und genau da würde ich dir jetzt gesprächshalber quasi raushelfen wollen. Diese Sendung ist ja auch immer so ein. Nicht raushelfen. Diese Sendung ist ja auch immer ein Stück weit Lebenshilfe. Nein, das ist sehr gut. Diese einerseits sich über Leute lustig machen, aber auch viel Lebenshilfe ist auch dabei. Das ist eine schöne Sache, ja. Diese schöne Sonne, genau. Das stimmt überhaupt ja nicht mit über Leute lustig machen. Das war jetzt nur so hingelogen, um jetzt wieder schlichtere Gemüter zu beeindrucken. Ja, wenn man sich über die Leute. Ja, wenn man sich aber so rumhört, ja, meine Freundin und so alle, die so ein bisschen die Generation, die sich so zurücklehnen und sagen, die so mit 20er. So, ja, natürlich. Das Generation sagen, Viva ist Generation Debil. Früher war Kuttner genial. Aber heute. Und das sag mal, die kriegen aber, die sollen mal alle herkommen, die kriegen aber, ja, höre ich eben übers Ding. Ich meine es aber jetzt wertefrei, ich will mir jetzt nicht irgendwie sagen, wie die jetzt nicht werten, wie du jetzt bist, aber ich wollte so sagen, und dann fragt man es auch mal, und auch meine Freundin zum Beispiel, die hat das ja schon, ich meine, sie hört manchmal mit, aber sie ist schon Jahre nicht mehr gehört, aber die sagt mir, es ist nicht mehr so gut. Das ist doch aber immer so. Das ist doch aber mit allem so, das früher besser war, natürlich. Weil ich denke aber vielleicht auch so eine etwas, wie soll ich sagen, also nicht mehr so dieses, so eine aggressive, Aggressivität ist vielleicht ein bisschen, ich habe es früher nicht gehört, vor 10 Jahren, aber so eine Aggressivität ein bisschen. Warst du aggressiver vor 10 Jahren? So hört man es nach Hören sagen, ja. Das stimmt aber definitiv nicht. Die mich jetzt mal Leute eher raushauen. Das ist immer der Mythos gewesen, den kenne ich. Ja. Die haben immer Leute, die haben immer gesagt, du bist ja so brutal, so gemein, du schmeißt die mal raus. Und andere sagen, Mann, sei doch mal ein bisschen gemeiner, schmeiß die doch mal früher raus. So ist aber immer. Und früher war besser. Wenn man sagt, war vor 10 Jahren war es schon früher besser. Ach, wirklich? Kuttner, das war früher besser und so. Ja, aber so. Genau. Lass mich mal von früher erzählen. Ey, früher war ich so geil. Also überhaupt, früher war ich total super. Ja. Oder zum Beispiel deine Freundin. Kanntest du deine Freundin früher? Oh, die war echt 1A, die war total Sahne. Ich meine, heute ist ja immer noch okay, deine Freundin. Aber früher war die echt total super. Glaubst du nicht, wirklich? Hättest du mal früher kennen sollen. Wie alt ist sie jetzt? 27. Ja, da sind natürlich da und da schon paar abgewetzt. Die hat begonnen mit Kuttner. Abgewetzte Stellen, da ist hier abgegriffen, da abgegriffen. Du hättest sie mal vor 10 Jahren. Echt. Boah! Mein lieber Scholli, echt. Naja, gut, aber ich meine immer noch okay. Ich kenne sie jetzt nicht so gut, aber Nein, früher war die 1. Eher noch positiv. Und ich kann mich so dazu stolz oder glücklich schätzen, dass ich die Entwicklung. Dass du die noch früher noch kennengelernt hast. Sie ist jetzt weit weg. Ich kann sagen, auf dem Absteigen, also bisschen runter. Und sie hat sich aber wieder, sie hat sich total. Hat sich wieder gefangen. Nein, ich meine so diese Entwicklung, die viele so 20-Jährige durchmachen, so von so Mauerblümchen bisschen in eine gewisse, vielleicht auch komische Richtung und dann aber wieder zu einer reifen, die Entwicklung zur reifen Frau. Ja? Ja, die also. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Ist noch nicht abgeschlossen, aber ist ja. Ganz tolle Entwicklung. Aber weil, das kann ich von mir auch sagen, meine Entwicklung zur reifen Frau ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Aber so ist es eben, sind eben so Phasen, oder? Ja, natürlich. Ja, und dann Phasenverschiebung, Obertöne, sind wir wieder sonst wo. Sinus. So! Ja, dann wären wir schon bei einem Thema. Adrienne, du wolltest doch jetzt von deiner selbstverschuldeten Einsamkeit eigentlich reden, oder? Das war fast schon eine Überleitung zu einem Thema. Ja, genau. Das wollte ich zwar als zweites sagen, aber dann sage ich als erstes. Futurismus, Geräuschkunst und so, ja? Da bist du Fan von. Verschiebung und so. Ja, genau. Von so quasi futuristisch, also auch so Musik, futuristischer. Ja, mir geht's dabei um die Musik eigentlich mehr. Also es gibt ja da Futurismus in allen möglichen Bereichen, aber mir geht's um die Musik. So diese, sag doch mal da ein paar Namen. Russolo ist mein Gott. Was? Russolo. Ja. Russolo? Kenn ich nicht. Der heißt, ich weiß nicht, Luigi Russolo oder so. Ja. Und der hat doch diese, also die heißt, das heißt doch, es ist mir, also Arte dei Rumori, italienisch, und die Kunst der Geräusche. Ja. Und ich bin aber nicht... Der hat aber auch selber Musik gemacht. Der ist eigentlich Maler. Ja. Ganz interessant, Maler. Und das ist ja eine Malerklicke gewesen, die ich das ausgedacht habe, dieses futuristische Zeug. Und der war so ein bester Kumpel von diesem, der Gründer da, der Marinelli, und der hat der ist als Maler, der hat sich... Du hörst aber Marinetti, oder? Ja, gut, ich weiß nicht. Ja, gut. Und weil du Marinelli gesagt hast. Ich habe mal vor einem Jahr angerufen und hatte Futuristen gesagt, oh, was denn das? Aber siehst du, so, du bist ja richtig, das ist interessant. Jetzt, kennst du die Namen alle ganz genau. Ja, ich sage, nee, das ist nicht, weil du von mir angerufen hast. Nein, ist okay, weiter. Aber, und der, wie gesagt, und also ich weiß nur diesen einen Part halt. Und ich war mal in Wien, da war so eine Wanderausstellung und da standen in einem Raum, da war natürlich alles um Mode und alles, was sie so behandelt haben, Malerei natürlich, hauptsächlich Literatur, Worte in Freiheit. Und da war ein Raum nur, ein bisschen stiefmütterlich behandelt, nur die Musik, also diese Holzkästen, die er gebaut hat, und jeder Kasten für ein Geräusch, und praktisch also das gibt ja diesen Streit, Vater, das wäre der Vater, Großvater, Stiefvater des Synthesizers, und ich glaube, er soll sowohl so angehen, also der Großvater des Synthesizers sein, ach so. Halt, mit diesen Holzkästen. Ach toll. Wobei natürlich mittlerweile jetzt, dann gibt's so diese Beat-Fans, die dann sagen, ja, aber George Harrison hat schon im Prinzip auch schon in den 50er Jahren wohl mit sich selber irgendwas gebaut aus Schrott zusammen, und aber im Prinzip er ist ja definitiv dann eher, aber trotzdem, Großvater des Synthesizers, ja, genau. Und hat dann für jedes, und hat dann auch so Orchester zusammengestellt, da mussten 20 klassische Musiker halt, mussten sich da einüben. Das ging oft schief, und dann wurden die ja mit Eiern, Tomaten, und dann gab es ja Ausschreitungen in den Konzertsälen. Und dann ist der hat eine richtige, so wie eine Europatournee gehabt, und hat dann, und da irgendwann, es gab wohl ein, zwei magische Abende, wo es funktioniert hat, wo seine Sonaten oder Ouvertüren oder was, oder keine Ahnung. Und da gibt's aber jetzt keine Aufnahmen von, oder doch? Doch, ich habe die mir besorgt, so Spezialversand. Da gibt's, aber das ist, es gibt zwei, drei Original, nee, Quatsch, ja. Originalaufnahmen, nee, Quatsch, nee, aber es gibt, wo es nachgespielt ist, also wo es vor dem Zweiten Weltkrieg nochmal nachgespielt wurde. Und es gibt aber, das meiste ist von seinem Bruder, der hat nach dem Zweiten Weltkrieg dann, die sind ja alle irgendwie diese Originalteile, diese Into Naromori, diese Holzkästen sind verschütt gegangen, und der hat aber die nachgebaut. Ja, und da bist du jetzt nur so kompletter Russolo-Fan, oder bist du auch so an anderen seltsamen... Nein, nicht Russolo. Ich bin da, wie gesagt, über diese Gruppe Art of Noise hingekommen, ja. Ah, ja. Und deren Philosophie... Was, über Art of Noise? Ja, genau. Die sind eigentlich in meinem Herzen drin, ja. Ja. Da sagt meine Freundin auch, dass... Macht dich einsam. Sagt sie, nee. Ja. Ja, auf alle Fälle, weil an dem Platz, wo Adolf, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber dass sie halt, also dass so ein bisschen, ja, also dass deine Frau nicht hinkommen würde oder so, sagt sie. Ja. Na, ja. Ich wollte gerade Website empfehlen für ach, so. Also. Das ist ja toll. Warum guckst du da? Warum sagst du da jetzt so deprimiert? Ach so. Nee, sag ich nicht, weil ich hatte jetzt ich wollte jetzt nicht mit deiner Freundin da irgendwie, also. Du wolltest jetzt nicht deine Freundin anscheißen. Nee, hab ich ja schon gemacht. Nee, hab ich auf keinen Fall gewollt. Hab ich auch nicht gemacht, aber es ist ja ein Fakt, dass irgendwie, das ist ja, ich meine, ich finde halt die, das ist auch noch so ein Thema, das macht, weil ich diese ganze Liebezeug und so. Ja. Mit Beziehungen nicht so richtig. Einsam. Wenn man damit nichts anfangen kann. Ja. Weil ringsherum die ganzen zu so einer 30er-Jahre-Feier geht und wo alle Pärchen dann sind und man selber weiß gar nicht so richtig, man will eigentlich gar nicht bis ans Ende des Lebens mit jemandem zusammen sein, oder was? Ja, genau. Ja. Aber nein, auf jeden Fall wollte ich dir jetzt bloß eine Website empfehlen. Bist du jetzt direkt am Computer? Nee. Super. Ja, bin ich. Ja? Ja. ubu.com. Also eigentlich bezieht sich das auf Père Ubu, komm. Da findest du genau so einen Kram. Aha. Zum Beispiel jede Wette, also ich kann es jetzt nicht überprüfen, aber jede Wette, wenn du Russolo eingibst, spuckt er sofort irgendwas aus. Oh, John Cage kommt gleich. Oh, ja, schade, konnte ich nicht. Mhm, John Cage. Ja, der gibt's so, es wäre noch so irgendwie. Mach so. Mal da Search-Funktion, gib mal Russolo ein. Das interessiert mich jetzt. Und sag, ob es eine Antwort gibt. Ja, bestimmt. Naja, so selbstverständlich sind auch nicht. In der Reihe dieser Nachahmer Russolos wird ja auch Miles Davis und so zum Beispiel im Jazzbereich genannt. Und jetzt gib da mal Russolo ein, quatsch hier nicht so viel. Und? Hab ich doch gemacht. Was sagt Ubu.com? Ja, was sagt Ubu.com? Ja, tausende, was weiß ich. Ehrlich? 15. Du lügst jetzt. 15 Punkte. Na, ist das nicht schön? Ah, super. Wahnsinn. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Adrian, ich danke dir für deinen Anruf. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und spiele jetzt hier nochmal eine seltsame Musik, die mich auch wieder einsam macht. Louis Ferdinand Céline, wo wir jetzt schon total bei der Quasi-Avantgarde waren. Ein guter Schriftsteller, nicht unbedingt ein guter Mensch, der aber auch offensichtlich sich hin und wieder berufen fühlte zu singen, gleichwohl das nicht so ganz konnte, singt hier einen Chanson und das klingt ja dann doch total toll, aber auch wieder irgendwie einsam stiftend. Louis Ferdinand Céline mit Règlement. Je te trouverai charogne, un vilain noir. Je te ferai dans les mires deux grands trous noirs. Ton âme de vache dans la transe peut prendre du chaud. Tu verras, c'est une belle assistance. Tu verras voir comment que l'on danse au grand cimetière des bons enfants. Mais voici ton enfance et son petit lion. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte, car gonfle m'importe. Au malfrat écrase que le vent emporte. Feuille morte, souci. Depuis des veilles que tu râles, que t'es cocu. Que je suis ton voyou responsable, que t'en peux plus. Va prélever l'occasion unique de respirer. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes osselettes du Saint-Manté. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes osselettes du Saint-Manté. Mais voici ton enfance et son petit néo. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte, car d'offre m'importe. Au malfrat t'écrase que le vent emporte. Feuille morte, souci. C'est pas des nouvelles que t'en croques, que t'es pourri. Que les bourmanilles te suffoquent par ta bébite. C'est comme ça qu'a tombé Mimi dans le grand panier. Tu vas voir ce joli coupil que je vais tourner dans l'araignée. Mais voici ton enfance et son petit déo. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte, car d'offre m'importe. Au malfrat écrase que le vent emporte. Feuille morte, souci. Mais la question qui me tracasse en te regardant, est-ce que tu seras plus dégueulasse, mort que vivant? Si tu vas repousser la vermine, plus d'enterrement. Si tu restes en rade sur la pile, j'aurai des crosses avec mimine autour du cimetière des bons enfants. Mais voici ton torpence et son petit lieu. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sainte cardoffe la porte, au malfrat écrase que le vent t'emporte, tourbillons et soucis. Voilà. C'est fini. Louis Ferdinand Céline war das mit einem wahrscheinlich selbstgeschriebenen Chanson, also auf jeden Fall selbst gesungenem Chanson. Wir kommen jetzt zum Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Da hat er eine neue Hörspielstaffel angefangen. Irland heißt die. Die hören wir uns jetzt kurz, weil das sonst immer so blöd, immer nach den Nachrichten irgendwann spät tief versendet wird. Hören wir uns jetzt an. Danach kommt dann nochmal ganz kurz noch, jetzt quasi französisch weiter, Françoise Hardy, die Leonard Cohen mit Suzanne covert, mit in Englisch, mit so total charmantem französischem Akzent. Dann kommen die Nachrichten und dann geht die Sendung hier weiter. Ihr könnt euch mal Gedanken machen, was euch denn so in die Einsamkeit treibt und euch hier die Telefonnummer merken. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, und jetzt der Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Hallo, mein Name ist David. Gerade erst kürzlich habe ich mich dazu entschieden, ins prosperierende Irland auszuwandern, um dem mir in Deutschland drohenden Prekariatsschicksal zu entgehen. Ich habe mir also sicherheitshalber gefälschte Papiere anfertigen lassen und befinde mich nun mit Jürgen, der mich freundlicherweise begleitet, auf dem Flughafen von Dublin. Wir haben uns in ein typisch irisches Airport-Pub gesetzt, trinken Guinness, essen Sandwiches und stellen fest, dass Jürgen zwar kein Wörterbuch, dafür aber eine Manuskriptsammlung mit dem kryptischen Titel Kuttners Klimakamikaze im Gepäck mit sich führt, während über Lautsprecher eine merkwürdige Durchsage ertönt. Gas of the beer you are drinking inside of your stomach until you don't feel like belching anymore. Help us preventing the climate change. Thank you very much. Aha. Verstehe ich nicht. Wieso verstehst du das nicht? Das ist schwer zu verstehen. Ach so. Erklär mal. Ja, die hat gesagt, man soll aus Klimaschutzgründen die Kohlensäure von dem Bier so lange im Magen lassen, bis man nicht mehr das Bedürfnis hat zu rülpsen. Das verstehe ich jetzt nicht. Erklär mal nochmal. Naja, es gibt doch diese Kohlensäure, wegen der du aufstoßen musst. Ja. Und dieses CO2 ist aber ein Klimagas. Aha. Das heißt, je mehr davon in die Erdatmosphäre entweicht, desto stärker heizt die sich auf. Also, das verstehe ich überhaupt gar nicht. Aber verstehst du, was ich meine? Guck mal, die von der Erdoberfläche abgestrahlte Energie hat eine andere Spektralverteilung als das einfallende Sonnenlicht, das die einer Farbtemperatur von etwa 6000 K hat und von den atmosphärischen Gasen kaum absorbiert wird. Ja. Die Spektralverteilung der von der Erdoberfläche abgestrahlten Energie wird aber durch die durchschnittlichen plus 15 Grad der Erdoberfläche bestimmt, sodass nur etwa ein Viertel der Energie direkt von der Erdoberfläche in den Weltraum gestrahlt werden kann. Ach so. Die restlichen drei Viertel werden von der für diesen Wellenlängenanteil wegen der Treibhausgase undurchsichtigen Atmosphäre absorbiert und heizen sie auf. Ah ja, Asi, verstehe. Zumindest habe ich so bei Wikipedia gelesen. Aus Umweltbewusstsein, oder? Wieso aus Umweltbewusstsein? Klingt jetzt so. Und wenn schon. Und das, wo jetzt der Steinkohlebergbau abgeschafft werden soll in Deutschland. Hat doch damit nichts zu tun. Mann, Mann, Mann, Mann. Außerdem hast du jetzt offensichtlich aus Umweltgründen auch nicht gerülpst. Ja, das ist atemlos. Das ist quasi keine Planung. Das passiert eben so. Ja, aber wenn man das Klima und damit das Leben auf der Erde schützen möchte, dann muss man mal ein bisschen planen. Wieso denn? Na, wieso wohl? Wieso denn? Weil es ohne Planung oft keine Aussicht auf Zukunft gibt, ganz einfach. Was heißt denn Aussicht auf Zukunft? Na, jedenfalls nichts, auf das der Titel Klimakamikaze passen könnte. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Touristen, willkommen in Tallinn, der schöne Hauptstadt Estlands. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass unser estnischer Präsident Thomas Hendrik Ilves wegen eines Anlasses einen ausgibt. Jeder Fluggast darf für 100 restliche Kronen von schmackhaften Sackbier trinken. Voll bekommst. Verstehe ich nicht. Schon wieder nicht? Das ist schwer zu verstehen. Willkommen in Tallinn, estnische Hauptstadt, bla bla bla bla, der Präsident gibt einen aus. Wie geil ist das denn? Und zwar für 100 estnische Kronen pro Person. Geil. Ja, was völliger Schwachsinn. Estland ist mindestens 2000 Kilometer weg. 2000 Kilometer weg? Ja, mindestens. Ah, scheiße. Can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, and that's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that came all the way from China, and just when you want to tell her that you have no love to give her, she gets you on her wavelength and lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you think you maybe trust her, 'cause she's touched your perfect body with her mind. And Jesus was a sailor when he walked up on the water, and he spent a long time watching from a lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men shall be sailors then, until the sea shall free them. But himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a storm. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think you maybe trust him, for he's touched your perfect body with his mind. And the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, they will lean that way forever, while Susan holds her mirror. François Hardy mit Suzanne, der Kollege, mein ostukrainischer Kollege. Delke merkt gerade an, ist Konsensmusik. Ja, so an sich irgendwie vielleicht, schon. Aber genau in dieser spezifischen Ausprägung dann doch eher nicht. Bilde ich mir jedenfalls ein und versuche weiterhin einsam zu sein. Alter Revoluzzer. Depeche Mode. Namen von 1983 bis 86. Drei Alben in Berlin auf. Und zwar in den Hansa-Studios in Kreuzberg. Und die könnt ihr euch jetzt angucken. Fritz Music Tours Berlin. Auf den Spuren der Popmusikgeschichte Berlins mit dem Bus durch die Stadt. Jetzt auch als Special. Die Fritz Music Tour durch die legendären Hansa-Studios. Fritz Music Tours Berlin. Mehr Infos fritz.de. Fritz. Und das hört man. Ich würde mal sagen, 23:32 Uhr. Fritz Info Nachrichten mit Grisha Sedelke. Frankreich will seinen Einfluss beim Flugzeugbauer Airbus ausbauen und ist gleichzeitig auf Konfrontationskurs zur Bundesregierung gegangen. Innenminister Sarkozy und Premierminister de Villepin forderten die Abschaffung der deutsch-französischen Doppelspitze beim Airbus-Mutterkonzern EADS. Wirtschaftsminister Breton sprach sich für eine Aufstockung des französischen Anteils an EADS aus. An den französischen Standorten des Flugzeugbauers hatten zuvor zehntausende Mitarbeiter gegen die Stellenstreichung bei Airbus demonstriert. Im Prozess um die Enttarnung einer CIA-Agentin ist der frühere Stabschef von US-Präsident Cheney, Libby, schuldig gesprochen worden. Libby habe sich der Justizbehinderung des Meineids und der Falschaussage vor einer Untersuchungskommission schuldig gemacht, hieß es in dem Urteil der Jury. Dem früheren Top-Berater drohen nun bis zu 25 Jahren Haft. Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände wollen am 2. April über den geplanten Ausbau der Kindertagesbetreuung sprechen. Darauf habe er sich mit Bundesfamilienministerin von der Leyen geeinigt, sagte der Vorsitzende der Jugend- und Familienkonferenz, Brandenburgs Bildungsminister Ruprecht. Das Treffen werde in Berlin oder Potsdam stattfinden. Von der Leyen will bis 2013 rund 750.000 neue Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren schaffen. Bei einer Serie von Selbstmordanschlägen sind im Irak etwa 120 Schiiten ums Leben gekommen. Allein bei Attentaten nahe der Stadt Hilla starben mindestens 100 Menschen. Dort wurden 2 Sprengsätze inmitten einer großen Menschenmenge gezündet. Es gab mehr als 150 Verletzte. Wetter. Nachts ist der Himmel locker bewölkt und es bleibt meist trocken bei Temperaturen von 8 bis 6 Grad. Am Tag ist es dann wechselnd bewölkt. Gebietsweise gibt es Sonne, aber auch mal Regen und wir bekommen Temperaturen von 11 bis 15 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz, A24, Pritzweig Richtung Berliner Ring. Zwischen Herzsprung und der Raststätte Walsleben West gab es einen Unfall. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Und nochmal die A24 Berliner Ring Richtung Schwerin. Zwischen dem Dreieck Wittstock-Dosse und der Tankstelle Schmidt-Kiosk-Stolpe ist ein Schwertransport unterwegs, der nicht überholt werden kann. Ansonsten haben wir keine Meldung für euch und wünschen eine gute Fahrt. Was war das? Schmidt-Kiosk-Stolpe? Mit Kiosk-Stolpe. Was ist ein Kiosk-Stolpe? Nee, das Stolpe ist ein Kiosk halt. Also so eine Tanke halt. So heißt es im Polizeideutsch. Echt? Ja. Die Bullen lassen immer wieder deinen Fall. Hut ab. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Spremberg. Blue Moon. So, Kinder, nochmal Terrormusik. Guitar Wolf. Carry me. Mit Gitarre! I own a cannibal, a little zombie. Oh, I don't know. Zombie, mi citay. Wolf, Musik, die einsam macht. Das ist auch das Thema der heutigen Sendung. Selbstverschuldeter Einsamkeit im etwas gut finden. Wer jetzt nicht glaubt, dass diese Art von Musik einsam macht, der sollte mal versuchen, sie seiner Freundin zum Frühstück vorzuspielen. Ja, man weiß ja, was Einsamkeit ist. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, also wie gesagt, das Thema Heike angedeutet. Einsamkeit, die dadurch entsteht, dass man sich für irgendetwas entschieden hat oder gegen irgendwas entschieden hat, dass man irgendetwas toll findet und dann enttäuschterweise feststellen muss, man ist der Einzige, dem es so geht. Ich versuche das hier sicher ein bisschen kokett und nicht ganz stimmig, immer wieder durch seltsame oder laute oder radikale oder outständige oder randständische Musik zu illustrieren. Es gibt aber sicher zahllose andere Beispiele dabei, zum Beispiel jemand, der gerne sich selber Bügeleisen bastelt. Ist mir vorhin jetzt irgendwie nur so. Naja, egal, wie das jetzt die Telefonnummer. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Also war jetzt ein bisschen hingerotzt, das ist die eine Telefonnummer, das ist ja die andere Telefonnummer, da kann man auch anrufen, der halbautomatische Anrufbeantworter, da sprecht ihr dann, das wird aufgenommen und dann irgendwie raffiniert von David zusammengeschnitten und man hat dann außerdem gleich die Gelegenheit, ohne dass man selber was dafür tun muss, sich in der nächsten Woche dann selber mal im Radio zu hören. Halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 70 97 330. So, hallo, wer bist denn du? Ich bin der Basti. Der Basti. Sag mal, dann nehmen wir doch mal gleich nochmal, wollen wir da mal noch einen dazu nehmen? Na, können wir machen. Ja, mal sehen, vielleicht erhebt sich so im Dialog noch den einen oder anderen. Hallo, wer bist denn du anderer? Der ist gleich raus, oder? So was brauchen wir jetzt aber nicht, oder? Nee. Nee. Hallo, wer bist denn du da? Locke Maria. Locke? Ach jetzt, hör doch mal auf, du warst doch jetzt schon. Hast du ja einfach rausgeschmissen. Naja, aber sag mal, jetzt war doch aber irgendwie genug Brücktalk. Mann. Das hält doch keiner mehr aus. Basti, sag doch mal was. Wenn du jetzt Brück hörst, der hält dir doch ohne das Messer in der Tasche auf. Oder der entsichert sich da der Revolver automatisch. Und man denkt, da müsste man da mal was gegen tun. Ja, so einen Kaff kenne ich ja gar nicht. Ich wohne ja in Berlin geboren. Mein Lieber, jetzt kommt aber hier die großstädtische Großfressigkeit durch. Das ist aber natürlich eine Haltung, die ich auch nicht so sehr schätze. Weil mein Herz schlägt schon für die benachteiligten Käfer. Zum Beispiel für Brück. Aber für Brück schlägt es jetzt nicht so doll, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Naja, weil dieser blöde Bürgermeister, der könnte noch mal anrufen hier und sich darüber beschweren, dass ich mich über Brück beschwere. Und dann würde ich ein Hohelied auf Brück anstimmen. Passiert aber nicht. Basti! Ja? Wie alt bist du denn? Ich bin 14. Mein lieber Scholli. Sag mal, wie kann denn das sein? Ich wäre immer älter, aber die Anrufer werden immer jünger. Wie funktioniert denn das? Hast du eine Erklärung dafür? Ich sag dir, ich mache ja nach 5 Jahren Radio, dann rufen nur noch 8-Jährige an. Kann da mal einer das Fenster zumachen? Wem fährt denn da die S-Bahn durchs Kinderzimmer? Hast du die Modelleisenbahn an, Basti, oder was ist da los? Brück ist wichtig. Brück? War das jetzt Brückverkehr? Nein, Brück läuft ja nicht hier. Bei wem war das? War das bei dir, Basti? Ja, das war bei mir. Was war denn das, die Modelleisenbahn, oder wie? Wer hat denn da so einen Lärm gemacht? Jetzt hör doch mal auf zu kichern. Basti! Basti pullert sich wahrscheinlich gleich ein voll Lustigkeit. Die Großstadtkinder wieder. Ich wohne direkt an der S-Bahn. Muss man da frische Luft drin lassen. Wieso musst du frische Luft drin lassen? Weil du den ganzen Tag wieder rumgekifft hast? Ist doch genau die spezielle Hobby von bekloppten 14-Jährigen, oder? Was hast du nie gesagt? Kiffen, kiffen, kiffen, kiffen, kiffen. Na, was hast du nie gesagt? Gleich nur eine Leine gezogen und dann Oh Mann, ey. Und dann hier nochmal versucht ein bisschen, dass die Adern mal wieder rauskommen. War es ja schon alle total verhornt, die Einstichstellen. Kommt ja irgendwie ja nicht mehr durch, hä? Naja, ich hab's ja schon im Brustnebel. Mann. Ja, ich muss jetzt auch schon hier hinten auf die Achilles, auf die Füße, auf die Dings da hinten umsteigen. Sonst komm ich mit der Spritze nicht mehr durch. Genau. Mensch, in was für einer Welt leben wir? Ehrlich mal. In Spritze, Welt, ja. Früher. Unser Einer hatte quasi noch Angst davor, weil er dachte, jetzt wird er gegen Pocken geimpft. Und heute, junge Menschen, zack, ab zum Dealer, zack, zack, bomb, Heroin, H, rin. Und wenn es ja nicht mehr geht, wird es irgendwie raucht, oder? Nee, rauchen nicht. Ich kommt ja nicht in eine Tüte. Ah. Kann man überhaupt kommt ja, kommt ja nicht in die Tüte. Das war jetzt aber auch eine clevere Erwiderung. Mensch, Basti, jetzt hört aber auf, ihr macht aber auch eine Scheiße. Wollt ihr nicht mal versuchen, einfach mal so entzugshalber auf Alkohol umzusteigen, um dann zu sehen, ob man davon nicht vielleicht irgendwie langsam loskommen könnte? Ach gut, vielleicht ich sag's mal was. Ich rauche nicht, ich kiffe nicht, ich nehme keine Drogen. Bist du dir sicher? Ja. Aber links drehender Joghurt wahrscheinlich, oder? Und warum? Weil er so schön links dreht. Brrr. Kefir, da ist ja auch ein bisschen Alkohol drin. Naja, jetzt gut, ideal. Basti! Ja? Bist du denn auch ein bisschen einsam? Ja, zurzeit ja. Nee, nicht an sich, sondern ob du dich auch in so einer Form von selbstgewählter Einsamkeit befindest, wie ich sie hier schon die ganze Zeit versuche zu beschreiben, um dann interessante, brisante, tolle, wichtige, den Hörer im tiefsten Herzpunkt treffende Gespräche zu führen. Verstehst du? Ja, merkst du. Hörst du mal oft auf dem Computer rumzuhackern? Sag mal, nur irre. Entweder Drogen oder S-Bahn oder Computer. Aber dass man mal einen normalen Anrufer hätte, das wäre jetzt die komplette Ausnahme. Ich bin ganz normal. Na, einer ruft aus Brück an und der andere ist 14. Was soll man damit anfangen? Ist das schon mal hart, oder? Das ist echt hart. Das ist echt hart. Das ist echt leid. Ja, genau. Genau, hart wie Pudding und weiß in Alba. Und dann noch blöde Sprüche drauf. Salute de la Puppe in Afrikas Muttertag. Das ist nicht so, dass ich nicht hoch könnte, wenn ich wollte. Kutti. Jetzt hört doch mal auf, hier auf niedlich zu machen. Sag mal, voll wie das Eisbärenbaby aus dem Zoo. Knut, Knut, von Mutti und Vati verstoßen durch Pfleger, muss es aufgezogen werden. Knut ist ja so niedlich, Knut muss auf die Bildzeitung Seite 1. Denkt ihr, das schafft ihr jetzt auch durch Niedlichkeit, oder? Also, ey. Ja. Brücker, sei doch mal leise. Ja, guck mal. Knut will was erzählen. Guck mal morgen in das Bild, da siehst du mein Foto, weil ich heute beim Hertha-Training war, da ein Interview gemacht, da liest du was über mir. Und was hast du da gesagt? Ja, die haben gefragt, warum Hertha so Zeit schlecht ist. Konntest du das dann erklären, oder? Mit deinen 14 Jahren. Na, aber was denkst du, wie kommen die da hin? Was? Du kommst da hin? Du kommst nicht dahin? Was sagst du? Nein, da musst du mal nachgucken. Und ich bin auf der Bildzeitung und nicht dieser komische Bär. Der echt? Bist du da vorne, die Frau oben ohne? Nee, ich bin ja die ganze... Du bist ganz hinten. Du, die Frau bei Uno. Ja, du bist bei In und Out, oder? Mhm. In, wieder mal kuscheln, mit der Freundin gemeinsam in ein Aromabad machen. Out ist Olle Knut aus... Von wo aus rufst du an? Knut! Hallo? Auf Wiedersehen. Knut ist weg. Nein, der ist ja noch da. Der sagt nur nichts. Aber vielleicht ist Mutti jetzt so ins Zimmer gekommen und hat den Handtuch in den Mund gestopft. Nee. Ach, doch nicht! Mutti hat ihn erwischt beim A-A-Machen. Heißt deine Mutti zufällig Hertha? Das wäre doch praktisch, oder? Nee, Mutti heißt Amina. Wie heißt Mutti? Aminina. Aminina? Wie heißt Mutti? Sabine. Gib mir mal Mutti. Nee, Mutti schläft schon, Mutti. Ach, echt? Ist die Junge ist total altschläft. So, wir müssen jetzt mal hier weitermachen. Wir müssen jetzt Warte denn jetzt, was ist denn los? Ja, du wolltest doch nicht wieder Freikarten oder so für Videoschnipsel zu finden. Nein, die sind doch erst wieder im April. Wenn soweit ist, dann schon Bescheid. Ja, mal rausschmeißen. Nein, ja, schmeiß ich jetzt ja nicht raus. Schmeiß mal den aus Brücken da raus. Ja, das wäre super, oder? Ist doch besser als Freikarten. Lieber den Typ aus Brück rausschmeißen. Aber 1A. Nein. Jetzt hat er aber ganz kleinen Mund gekriegt. Nein, ich kann jetzt mehr losbrüllen hier. So, jetzt machen wir mal hier mal Schluss. Nein. Jetzt machen wir hier mal Schlussi. Was denn? Wolltest du nicht mal in den steilen Zahlen spielen? Nee. Doch, macht einen Hand. Nee, der macht nicht einsam. Damit kommen, da wanzen sich dann nur Brücker ran, wenn man den steilen Zahn spielt. Ja, und Potsdamer. Nein, wir spielen jetzt mal, oder Potsdamer. Und wir hören jetzt mal lieber Ruth Brandin, finde ich. Ruth Brandin! Tschüss, ihr beiden süßen Motten. Zwei totale Kuschelknuts, die hier angerufen haben. Wer aber sich denkt, ey, ich bin nicht 14, ich bin nicht Knut, ich habe ein Problem, ich befinde mich in einer gewählten Einsamkeit, sollte hier anrufen. Ich rufe das jetzt aber auch gleich, und sich aber mal versuchen, dass wir mal wirklich zum Thema kommen. Das kann jetzt hier nicht sein, dass nur Leute anrufen, die sagen... 0331 für Potsdam, 7097110. Kutti, hier kommt Ruth Brandin. Ach, hier kommt Ruth Brandin. So, Ruth Brandin war das. Mit warum? Naja, das ist jetzt, man muss ich zugeben, das ist jetzt irgendwie nicht Musik, wo man so total einsam wird, aber natürlich wird er tendenziell irgendwie ein bisschen bekloppt gehalten, aber, nichts, also, ach, das, weil die aber trotz, weil die so toll ist. Ich spiele ja nicht so ironisch, wie scheiße, sondern, die finde ich so super. Ruth Brandin, hallo, wer bist denn du? Hey, Kuttner, hier ist Lenny. Lenny? Ja, wie geht's dir? Na ja, jetzt, ja, doch, ja. Ja, das ist ja schön. Ja, super, oder? Ja, genau. Ah, scheiße. Ja, jetzt war ich ja wieder ein bisschen langsam hinterher. Ich habe vor allen Dingen einen schönen Dialog vergessen. Ich habe mir neulich extra aufgeschrieben und habe ihn dann aber wieder weggeschmissen. Wie ging der nochmal? Also der weiß ich auch nicht. Tag. Wie geht's denn so? Ja, muss ja selber. Nee. Das muss ich. Na, ja genau. Tag. Genau, na, warte mal, das schreibe ich mir jetzt nochmal genau richtig. Das muss jetzt mal rekonstruiert werden. Du meinst, wir kriegen das hin? Na klar. Warte zuerst, mal, richtig, gut, genau. Also zuerst Tag. Tag, genau. Na, im Grunde als Nachfrage. Jezo. Jezo und selbst? Na, genau. Muss ja. Na und denn. Muss ja, genau. Na denn. Na denn, Ringehauen, wa? Richtig. Na denn, Ringehauen. Genau, Rinnehauen. Richtig. Ach, toll. Ja. Bist du spitze. Ey, Mann, du kannst dir nochmal, schreib dir nochmal ins, denn, dass ich dir nicht vergesse. Du hast ihn jetzt total komplett hingekriegt, oder? Ja. Schreib dir nochmal bei mir ins Forum rin, kuttner.de. Ja, klar, kenn ich doch. Und dann schreibst du da mal den Dialog nochmal rein, dass ich mir den selber merken kann und zur Not nochmal nachschlagen kann. Natürlich. Und dass vielleicht auch die etwas schlichteren Gemüter den auch nochmal nachschlagen, auswendig lernen können und wir vielleicht mal nur eine Sendung genau mit so einem Dialog bestreiten. Klar doch. Das wäre doch irgendwie ganz schön, oder? Ein bisschen subversiv, ein bisschen Dada und Avantgarde quasi. Genau. Wie war denn dein Wochenende? Wie waren mein Wochenende? Ja, ich meine, ist doch der Dienstag. Ja, ging so. Samstag musste ich arbeiten, Donnerstag und Sonntag habe ich dann geschlafen und. Du musst Samstag arbeiten? Ja. Ey, was für ein Scheiß. Naja, natürlich. Ich bin ja jetzt hier nicht öffentlicher Dienst, dass man sagt, Freitag um eins macht jeder seins und Montag bist du wieder auf Schicht, sondern immer mal, wenn Arbeit da ist, muss sie gemacht werden. Ach, das ist, da bin ich quasi wie die Stadtreinigung, wenn es schneit, muss ich rausfahren. Dafür kriegst du Geld, wa? Ja, Geld kriegt schon auch dafür, ja. Ja, das stimmt schon. Ja, doch, da will ich mich nicht beschweren, dafür kriege ich Geld, das finde ich auch ganz anständig. Das ist aber toll. Ohne wird ja auch total enttäuschend. Ja, richtig. Weil ich meine, allein vom Beifall kann man ja ohne leben. Trotzdem ja immer nicht enden wollend ist. Ja, eigentlich. Für dich vor allem, wa? Ja, klar. Naja, zu der vorherigen Diskussion, du hast doch, wie ich gesehen habe, Philosophie studiert, glaube ich sogar. Naja, so im weiten Sinne, sagen wir mal. Du kannst doch nicht die Frage stellen, was normal ist, ehrlich gesagt. Kannst du nicht sagen, dass der Typ da normal ist? Welcher? Ja, der da gerade eben gequatscht war hat. War der Zwille, der Brücker und der 14-Jährige. Ja. Wen ja, meinst du jetzt? Ja, weiß ich doch nicht. Du hast gesagt normal. Habe ich normal gesagt? Ja, genau. Wie kannst du denn als... Darf ich nicht sagen normal? Nee, normal ist doch so ein tolles Wort, was man eigentlich gar nicht definieren kann. Na doch, kann man doch definieren. Wie willst du normal? Na, kommt doch von der Norm her. Von der gültigen Norm, sich an der gültigen Norm orientierend und verhalten. Wer sich da der Norm entsprechend nicht verhält, ist sowas nicht normal. Was ist denn für dich die menschliche Norm? Nee, nicht für mich, sondern so an sich gibt's doch irgendwie so Normen, ja, dass man quasi im Bus aufsteht, wenn eine alte Frau rinkommt und so eine Geschichten. Ja, aber die hat man sich ja selber ausgedacht. Oder dass man nicht dazwischen... Ja, natürlich, die sind natürlich Vereinbarungsgeschichten. Die sind woanders anders. Ja, und hier trägt man schwarz, wenn man traurig ist, woanders trägt man schwarz, wenn man sich freut. Die Bulgaren schütteln mit dem Kopf, wenn sie ja sagen. Klar, das sind aber natürlich Normen, aber die stimmen ja dann doch erst. Also so haben ja eine Gültigkeit. Ja. Sag mal, bist du auch Philosophiestudent? Nee, aber würde ich, na, ich interessiere mich dafür. Ich mache gerade mal nur eine Ausbildung. Das ist natürlich, was für eine Ausbildung? Ach, kann ich von abraten. Kaufmann für Bürokommunikation. Oh, das klingt verlockend und total interessant und spannend. Nee. Würde ich auch gerne werden. Wunderbar, wa? Ja, fies, oder? Hört sich richtig spannend an und ist genauso, wie es sich anhört. Ja, aber ich kann es mir glauben, Radio alleine so nicht glücklich machen. Ach, also ich mache mir erstmal diese Ausbildung zu Ende. Genau, machen wir Ausbildung zu Ende und dann kann man ja weitersehen. Genau, danach mache ich vielleicht Fachabi oder oder ich studiere oder studiere mein. Nee, studieren kann ich ja gar nicht, bevor ich Fachabi gemacht habe. Ach so, genau, dann machen wir dein Fachabi und dann kannst du immer noch studieren. Oder ich sag mal, aber wenn du jetzt so philosophisch interessiert bist, dann müsste die Frage dich doch eigentlich reizen. Selbstverschuldete Einsamkeit. Ja, genau, da kann man jetzt gleich dazu mal sagen. Also würde ich jetzt mal so sagen, also ja gut, ich meine, ich verschulde mich natürlich immer selbst in Einsamkeit, weil wie gesagt, ich schrotte mich ja manchmal ein bisschen vor der Außenwelt ab, wa? Na gut, das ist ja was anderes, aber man gibt doch so Sachen eben, wie zum Beispiel, wenn man jetzt eine bestimmte Musik ganz toll findet, also was jetzt mein vielleicht gar nicht so gut funktionierendes Beispiel ist, man findet die ganz toll und findet aber keinen, der sie auch toll findet. Und will nichtsdestotrotz davon nicht lassen und ist dann, landet dann quasi in so einer bestimmten Einsamkeit. Ja gut, richtig. Bei dir ist es jetzt ein Problem, weil deine Musik immer gut gefunden wird, aber... Nee, stimmt nicht. Da, also das täuscht. Die wird in aller Regel, sagen die immer, der spielt immer so bekloppte Musik. Das glaube ich dir nicht immer. Doch, ist so, wirklich. Also ich sag das jetzt nicht aus Koketterie. Ich deine Musik. Ja, ich auch. Ich finde die auch super. Wobei, ich denke immer, wenn ich die dauernd hören würde, ich glaube, ich würde irgendwann ausrasten, wenn ich die immer nur 24 Stunden am Tag hören würde. Ja, aber siehst du, genau, das ist der Punkt. Aber ich höre ja keine andere. Aber, also ich würde die... Also wenn du jeden Tag Sprechfunk machen würdest, ja... Da würdest du verrückt werden. Nee, das wäre schon okay, aber dann höchstens von 22 bis 1 Uhr. Das geht, wobei ich ja nicht bis 1 Uhr immer hören kann. Wieso bis 1 Uhr? Ja, oder bis halb 1. Nee, oder wie... Ja, und was wäre daran toll? Ja, dann könntest du immer gute Musik spielen. Ach so, das stimmt. Aber am schönsten wäre ja Sendung, wo ich gar nichts sagen muss, sondern nur gute Musik spielen. Nee, das wäre dann langweilig. Ach so, das wäre langweilig. Nur wir nicht. Mit dir kann man sich immer so gut unterhalten. Naja, ich nicht. Ja, du kannst. Aber darum führe ich ja auch kaum Selbstgespräche. Ja, weil ich verstehe mich echt immer nicht. Gut, okay, und ich finde mich manchmal auch so arrogant und großfressig und ja, scheiße, richtig, dass ich mich, ja danke! Sag mal, das reicht ja, wenn ich das sage, da musst du, aber bitte geh hier nicht um deine Bestätigung. Ja, wieso? Ich musste doch zustimmen. Ja, nee, musst du nicht. Ja, du hast doch immer recht. Das stimmt. Das ist, ja, richtig. Ja, aber da brauchst du nicht zustimmen, weil ich ja immer recht habe. Also ich habe auch recht ohne Zustimmung. Ah. Und bescheidener wirkt es ohne Zustimmung. Ach, na, stimmt das. Verstehst okay. du? Ja, ja, ja, ja. Siehst du, ich schon wieder recht. Du stimmst schon wieder zu. Mein lieber Bürokommunikator. Ja. So. Gut, komm. Aber wie sieht dann deine selbstverschuldete Einsamkeit nun aus? Ja, gut. Ich bin ein Computerspieler, sagen wir mal so. Ach echt? Und zwar. Aber da ist man ja noch nicht einsam, davon gibt es doch immer WLAN-Partys und laute komplette Irre. Ja, willst du mir auch ausreden lassen oder willst du? Nee, nicht unbedingt, aber ja, wenn du willst, dann gut, okay. Ja, du kannst auch reden. Wenn du drauf bestehst, bitte. Nee, du kannst auch reden. Nein, sag ruhig was. Ja gut, okay, dann rede ich jetzt. Ja, und zwar, ja, ich bin so ein Spieler, und zwar heißt das Spiel, was ich in der Hand spiele, Heroes of Might and Magic. Würde dir nichts sagen, weil ja, sagt mir ja nichts. Ja, richtig. Und da sagt eigentlich niemand. Wieso sagt mir das nicht? Weil ich so bekloppt bin oder weil ich keine Ahnung habe oder was? Das sagt eigentlich niemandem was. Ach so. Also. Aber dann ist man als Spieler aber wirklich alleine, oder? Ja, deshalb ist es ja ein bisschen blöd, wa? Aber dann bist du insofern ernst vor. Also ist das ein Spiel, was man alleine spielen kann? Na, also es ist. Geht auch zum Multiplayer, aber eben. Das ist einfach. Das ist jetzt die fünfte Version davon. Also, ja. Und, ohne Add-ons und so weiter. Also müssen eigentlich relativ viele Leute kennen, aber ich kenne keinen, der das kennt. Und Und von daher bist du natürlich total einsam jetzt. Das Leben bestimmt sich ja nicht nur aus Computerspielen. Aber sei froh, dass es nicht Schach ist. Schach ist ja nur, oder Skat ist ja ganz blöd, kannst du ja alleine ja nicht spielen. Habe ich auch schon angeguckt. Ich meine, kannst du ja wahrscheinlich sowieso nicht. Kannst natürlich du Skat? Ja, und ja. Kann ich genauso. Aber stell dir mal vor, Skat und du wärst ganz alleine und würdest gerne Skat spielen. Dann ist man doch am Arsch, oder? Da ist man ja bei einem Computerspiel noch fein raus. Wobei man mindestens 3 Leute braucht. Hm? Genau. Und da ist man ja, da bist du ja noch irgendwie gerettet quasi mit deinem. Wie heißt dein Spiel? Ja. Heroes of Might and Magic, muss man noch merken können. Use of Might of was? Heroes. Heroes? Heroes of Might and Magic. Was für Magic? Heißt doch auf Might and Magic. Na, was für Magic? Nur auf Might and Magic. Might and? Auf Might and Magic. Auf Might? Was ist Might? Ach, auf Macht. Ja, richtig. Might and Magic. Heroes? Hero of Might and Magic? Ja, Heroes. Heroes. Also Helden. Na, da kicke ich da mal nach, ob ich das irgendwo finde. Aber ich spiele ja soweit nicht. Was ist denn oben mit Kämpfen und Fechten und nee, so? Nee, also es ist ein Strategiespiel. Ja. Und, es geht... Was denn? Ja, nee, ist ja gut. Ja, hast du okay. dagegen oder was? Nö, ja nicht. Ich habe komplett keine Ahnung. Und wenn ich keine Ahnung habe, tue ich immer so, als ob ich scheiße finde. Um nichts durch, dass man nicht merkt, dass ich keine Ahnung habe, sondern dass man eigentlich Ahnung hatte, aber scheiße findet hat. Verstehst du? Also Ego-Shooter-Spiele finde ich ja scheiße, aber... Was findest du? Ego-Shooter-Spiele finde ich ja ziemlich bescheuert. Genau. Aber, na gut, wobei ich die kenne und du nicht, aber... Doch, kenne ich. Du, ich bin ja noch ganz früher Doom-Spieler quasi. Doom kennst du? Ja, aber nur zweimal, aber da war irgendwie noch Version 1 quasi. Da ging's noch so ganz Etepetete, sah alles aus wie ein bisschen. Wie? Ich bin scheiße. Ja, fand ich ja dann auch, aber ich hab's trotzdem zweimal gespielt. Ja, dann komme ich weiter zu Heroes. Aber ich bin noch nicht weit im Comic, wurde gleich erschossen. Na, bei Heroes. Okay. Ja, bei mir war auch so. Ja, ja. Bei Heroes ist es aber so, dass du eben. Naja, das spielst du erstmal einzeln, dann musst du eben. Super, ja. Einzelne Missionen. Ja, oder ach so, nee, aber ja, dann bist du ja ganz alleine, wenn du das einzeln spielst. Genau, der Meter heute. Ja, oder Einsamkeit. Ja, schon klar. Da musst du eben einzelne Missionen, ja. Schon wieder einzelne Missionen bestreiten. Ja. Und dann eben, ja, wobei die Grafik immer geiler geworden ist jetzt. Ja, ja. Und dann musst du die Prinzessin retten und eben alles. Naja, und dann hast du eine Burg, die musst du immer weiter ausbauen. Und dann bist du irgendwie ganz alleine. Und mit der Prinzessin kann man auch nicht küssen praktisch, oder? Weil das ist ja eine Computerprinzessin nur. Ja, nee, aber in den Videosequenzen wird die dann geküsst. Was, da küsst du dann den Bildschirm oder was? Nein, die Person... Mein Lieber, du scheinst mir echt total einsam zu sein. Wenn du jetzt gewissermaßen, um ein bisschen an erotische Erspannung oder Erlebnisse zu haben, den Bildschirm küssen musst. Ja, weißt du, ich habe auch noch ein paar soziale Kontakte. Ach so, na dann ist gut. Hab ich auch noch. Auch was weibliche Personen betrifft? Ja, auch was weibliche Personen betrifft. Mit auf den Mund küssen und allen Schikanen? Nein, das ist na, siehst du es eigentlich doch. Bist du auf dem Bildschirm angewiesen? Ja, ist das schrecklich? Ist das eine Einsamkeit? Ganz gut, passt schön ins Thema. Wie jetzt hier der kalte Wind der totalen Einsamkeit durchs Studio. Ich brauche Mitleid nicht, kurz durchs Studio zieht. Nee, Mitleid hast du auch nicht. Mitleidig? Von dir Mitleid erwarten kann ich ja gar nicht. Ja, kannst du ja nicht. Fehlt nur noch, dass du 14 bist und aus Brück anrufst. Ich bin 18 und komme aus Berlin. Hast du okay Mitleid? Ja, nur schade. Also Christekinds, wer aus Berlin kommt, ist selber schuld. Ja, das haben wir dafür. Genau. Ich spiele ja gleich total japanisch reduzierten, minimalistischen, minimalistische Elektronik. Die ist aber total super. Von 81. Die ist älter als du, die Musik. Ja. Und sieht aber besser aus. Hört sich besser an. Die Musik hört sich besser aus? Sie hört sich besser an. Na, danke sehr. Ja, bitte sehr. Naja, ich muss ja auch mal zurückhalten. Hast du ja vorhin gehört, ihr habt Beschwerden, dass ich nicht mehr so frech bin wie früher. Früher war ich ja so frech. Mann, da hatte ich das aber faustdick hinter den Ohren. Wann war denn früher? Immer ein Schalk im Nacken. Ja, wie sieht Uni, wann früher war. Ja, ich kenne dich seit 91. Ja, als die Schrippe von dem da noch irgendwie jünger war. Wie sieht Uni, ist doch Quatsch. Naja, ist ja jetzt so real. So, wie war denn dein Name? Ja, ich heiße Lenny. Ach, du heißt jetzt L-I-N-I. Knut. Wie? L-I-N-N-I. Wie Lemmy? Aber nein. Lenny. L-E-N-N-I. Mit I. Mit I. Ja, genau, mit I. Dann noch ein N hinten dran, dann heißt du Lenin. Ja, also mit E ein N nur umgesetzt, oder? War ja ein Doppel-N bei dir, richtig. Wa? Richtig. Super, nicht schlecht. Ja, kann ja auch nicht dafür. Ja, nee, ist da ganz gut. Ja, finde ich auch ganz gut, oder? Ja, klar. Du hast Kutner, wa? Ja. Und Jürgen. Ja, genau. Stimmt. Jürgen auch noch. Ja, aber da hilft es nicht, wenn man eine T versetzt bei mir. Trotzdem wird der praktisch auch doppelt in meinem Nachnamen ist. Ach Mensch, ey. Ja, aber das bei dir, das N bringt echt Punkte. Da beneide ich dich ja drum. Lenin, ja. Ja, na was denn? Ach gut, bei Lenin. So oft, gibt cool uncoolere Typen. Na danke. Ja. Ja. Ich sag, kriegt ja Müntefering an. Willst du Müntefering heißen? Oh nee. Naja, siehst du, hast du nochmal Glück gehabt. Oder Harz. Oh. Das ist ein Name, mit Hass essen. Lenny, jedenfalls bist du dann auch einsam, wenn du Heroes of Might and Magic spielst. Ja, kann man. Das ist schön. Ach, nee, gar nicht damit, schön. Aber damit, jetzt unter Sendungsgesichtspunkt, ist es ja schön, damit sind wir irgendwie einen Schritt weiter. Ach, du musst ja andauernd alle Leute deprimieren, verstehst du? Nein, ach, da muss ich doch nicht. Fällt mir gerade so auf, deine Sendung macht einen totalen Deprimierungsfaktor. Ja, echt? Ja. Finde ich nicht schlecht, finde ich super. Naja, ich kann ja jetzt hier auch nicht immer bloß der blöden Erheiterung von jungen Menschen, die sowieso irgendwie so an so Heiterkeitsüberschüssen eigentlich leiden. Ja, genau. Hab ich mal eine Frage an dich. Und zwar, ja, frag mal. Ja, und zwar ist es so, du hattest einmal eine Sendung, wo du... Stimmt. Ja, du hast immer eine Sendung gehabt, ja. Okay, es gab einmal eine Zeit, da wolltest du eine Liveband am Radio zusammenstellen. Hast mal wieder Lust, sowas zu machen? Ja, habe ich aber auch schon mal geschafft. Hast du geschafft? Ja, das ist aber auch schon wieder ewig her. Meinst du, sollte ich wieder mal machen? Ich weiß, auf alle Fälle. Das ist immer so anstrengend. Die jungen Menschen, die haben ja irgendwie überhaupt nichts mehr drauf. Kann ja keiner mehr nur noch drei Griffe. Kann ja keiner mehr... Das kann ich noch. Ich kann nicht Schiffgitarre, aber das kann ich. Ja, ich kann Keyboard spielen. Echt? Na, dann machen wir doch wieder mal irgendwie Liveband. Dann versuchen wir doch mal wieder einen schönen Song herzustellen. Aber nicht abstimmen und nicht irgendwie so eine Tauschbörse. Die ist zwar ganz okay, die Tauschbörse gewesen, aber wie gesagt, ich habe da auch angerufen. Ach so. Und die Skatspieler haben sich auch nicht mehr gemeldet. Also, haben sich auch nicht gemeldet. Ja, das ist ja auch alle nur... Das sind Vögel, echt. Naja, das ist es ja eben. Daran krankt doch die Welt, in der wir leben. Ah ja, alles daran geht doch die Gesellschaft nochmal zugrunde. Ja, da hast du auf vollkommen recht. Da habe ich da aber wieder mal vollkommen recht. Schon wieder. Also, komm, wir lassen uns zerschießen. Hand am Mauer, Hand in Hand. Ich danke dir für deinen Anruf. Bitte, bitte. Okay, tschüss. Ciao. So, dann hören wir jetzt hier nochmal, wie gesagt, japanische Instrumental, Elektro, Minimal, quasi fast wie Elektronik, Techno von 81, Normal Brain. Die Platte heißt Ready Made. Der Song heißt, muss ich gar nicht sagen, hört man dann quasi selber. Und dann kommt, ihr wisst was, das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Das voll zu quatschen, ihr jetzt immerhin ohne Gelegenheit habt für das Band, das dann in der nächsten Woche zu hören wäre. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam. 70 97 330. Normal Brain Ready Made. That is correct. Now spell LaCroix. So, und jetzt mal alle raten, wie der Song hieß. Ich setze mir ein Headset auf, rede, quatsche, bis komme der Teufel raus. Alles aus der Seele. Auf der Straße alle denken, wie kommunikativ. Dabei ich kenne Seele. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Eine Bemerkung zu Wolfgang Alexander. Der erinnert sich sehr gerne zurück an Helmut Schmidt, den frühen Bundeskanzler. Also der hat ganz Großes geleistet, noch als Kommunalpolitiker in Hamburg bei der Bekämpfung des Hochwassers. Da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Aber als Kanzler, da war er doch nur 0815. Der hat dann mal gesagt, ich weiß nicht mehr aus welchem Anlass, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Er meinte wohl Psychiater oder sowas. Damit hat er sich nach außen dargestellt, wie die meisten Politiker sind, die sich auch Realpolitiker oder Pragmatiker nennen. Was sind denn das in Wirklichkeit? Nur Opportunisten, die irgendwie rumwursteln, die blind wie den Aktionismus betreiben, ohne Plan, ohne Vision, ohne alles und immer nur an ihre Wiederwahl denken. Also so doll war der Helmut Schmidt auch nicht. Vielleicht kriegt mal eben jemand, ich glaube, der lebt noch, mal vor das Mikrofon und vielleicht kann er mal sagen, ob er von alleine darauf gekommen ist, die USA wegen Atomraketen da anzubetteln oder ob die USA-Leute ihm vorher gesagt haben, dass sie angebettelt werden wollen. Würde mich interessieren, aber ich glaube, das wird man wohl nicht rauskommen, das wird dem Helmut Schmidt wohl nicht sagen. Piep, piep, piep, guten Appetit. Das ist auch eine Weisheit. Ja, und ich möchte doch noch mal eine Bemerkung machen zu Silvia. Die hat mich da angemacht. Ich hätte die Hoden voll wegen der Klimakatastrophe. Und außerdem gibt es noch Greenpeace. Na, Greenpeace ist nicht an den Schalthebeln der Macht. Greenpeace kann auch nur mahnen und warnen und mehr nicht. Und was er denn noch gesagt hat, ist die Endzeit und Jesus kommt. Jesus, falls er gelebt hat, ist er seit rund 2000 Jahren vermodert. Der kommt nicht. Da ist nichts mit zu rechnen. Sondern wenn schon Endzeit, da machen sich die Menschen sie selber. Ja, hi, hier ist Sonja und ich grüße ganz, ganz doll meinen Papalapap! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Freude, schöner Dienstagabend, Kuttner ist im Radio. Wir hören freudetrunken deine schöne Sendung. Deine Lieder binden wieder, was die Mauer streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo man deine Sendung hört. Freudig hören alle Leute Kuttners Sprechfunk überall. Alle Guten, alle Bösen folgen Dr. Jürgen. Küsse gaben wir ihm viele, einem Freund von Fritze. Alle lieben dich, O Kuttner, Dr. Kuttner, unser Gott. Waldorf for life. Waldorf for life. Check es aus. Guten Abend. Kick mal ihn an. Können sie ja fremde Namen tanzen, die Waldorfianer. Haze, Dior. Achso, da muss man doch mal sagen, da steckt ja doch eine gewisse kulturelle Anstrengung dahinter, über die ich mich dann doch sehr freue, wie zum Beispiel, oder dann auch irgendwie total charmant finde, wie jetzt beim Folgenden der altgriechischen Version von Ring of Fire von Boris und, wer war das noch, weiß ich jetzt auch nicht so genau, die singen es hier auf altgriechisch. Dann sprechen wir weiter. Dior, Taze, Tete. Heis, Duo, Tres, Tetra. Horderos, Flegon, Poete, Pyrphoron, Kyklon, Etechten, Hypotuportu, Kryptones, Pyrphoron, Kyklon. Bipton, Deston, Pyrphoron, Kyklon, Elton, Kat, Kat, Kat, Hede, Heflox, Fietai, Kajorka, Ka, Ka, Kyklos, Pyrphoros, Kyklos, Pyrphoros. Hey, du ist die Gäumeru. Sich und ich kenne Meteron, Synotauson. Epison, Skype seine Kasu. Für meine Genomen, Achalino. Pipton, Deston, Pyrphoron, Kyklon. Eton, Kat, Kat, Kat, Hede, Heflox, Fyetai. Kajo, Ka, Ka, Ka, Kyklos, Pyrphoros. Hypton, Deston, Pyrphoron, Kyklon, Elton, Kat, Kat, Kat, Hede, Heflox, Fiestoi, Kaio, Ka, Ka, Ka, Kyklos, Pyrphoros, Kyklos, Pyrphoros. Habe ich dem Boris gesagt, Arno und Bruno waren das. Arno und Bruno mit Ring of Fire auf Altgriechisch vorgetragen. Wunderbar. Das ist Musik, da könnte ich mich reinlegen. Großartig, super. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kinder, jetzt zu so später Stunde hier in so einer Hektik. Ja, wir telefonieren immer noch über selbstverschuldete Einsamkeit, die daraus entstand, dass man irgendetwas gut findet, was andere nicht gut finden, womit man quasi einsam ist. Darüber würde ich gerne reden. Kokettiere hier immer. Naja, muss ich jetzt auch nicht normal sagen, aber wer sich an diesem Gespräch beteiligen will, Kinder, das hier genau wäre eure Warte, Telefonnummer. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hallo, hallo, hallo, Freundchen. Na, hallo, ich bin der Ronny. Ronny, hast du nicht schon mal angerufen? Hast du da nicht eben noch Knut geheißen? Knut. Und dann, Knut? Sag mal, Ronny, du bist doch 12. Nee, ich bin 15. Bist du dir sicher? Ja. Zeig mal deinen Ausweis. Ich soll dir zeigen, soll ich jetzt nicht Telefon stecken? So, stimmt, geht ja, Ronny. Mann, dass man jetzt praktisch ja nicht mehr jetzt gewissermaßen den Anforderungen des Jugendgeschutzes hier gerecht werden kann, ist ja auch schrecklich. Ja, wir sind du kannst ja jetzt, du könntest ja auch sagen, du bist 47. Und hier total auf die Kacke hauen, von früher erzählen, wie alles war, was du gelitten hast, was deine erste und deine zweite Frau und dass die Kinder aus dem Haus sind und so. Genau. Und ich müsste das glauben. Nee. Was heißt nee? Nee, können wir jetzt mal langsam mit dir zum Punkt kommen, aber? Was kann man? Können wir jetzt zum Punkt kommen, wenn die da hinkommen? Sag mal, du bist aber jetzt hier aber auch ein bisschen Ziel, also sehr, sehr fixiert irgendwie. Naja, gut, meinetwegen, okay. Na, okay. Ich will ja nicht der sein, der immer dazwischen redet und ablenkt. Genau. Naja, das kommt nämlich beim Hörer ganz schlecht an. Ja? Nee, jetzt mal alles gut. Wie? Jetzt mal alles gut. Ja, nee, ich meine nicht bei dir, beim Zuhörer, so. Naja. Bei dem jetzt, die jetzt zuhören. So, sind das schon gut, aber. Wie? Naja, so, einsam bin ich so, weil ich spreche. Die denken dann immer, dass ich dazwischen rede und werfen mir das dann hinterher vor. Naja, das merke ich gerade. Was merkst du? Naja, dazwischen reden. Nee, jetzt fängst du auch an mit diesen Vorwürfen. Sag mal, mach ich hier Radio, um dir immer permanent Vorwürfe anhören zu müssen? Das macht doch kein Geld der Welt wett. Wie? Ja, ist okay. Okay, kannst mich Lieutenant nennen. Okay, Sir, Captain. Ja, okay, Sir. Super, ja, das ist auch nicht schlecht. Das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass jede Bemerkung mit Verstanden, Sir! Okay, Sir! Beendet wird. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Lass wir uns mal hier so ein bisschen eher in einem Ami-Film bewegen. Können wir machen, aber nicht. Nicht, können wir machen. Okay, Sir. Ich habe verstanden, Sir. Einverstanden, Sir. Ja, ich salutiere, Sir. Ja, so ungefähr. So, du wolltest jetzt über Einsamkeit reden. Genau. Nee, nicht genau. Ja, Sir. Ja, Captain. Nicht Kutter. Captain, ja, Sir. Ja, Sir. Sir. Sir. Sir. Ich kann nicht reden, mein kleiner Bruder schläft. Sir. Ja. Ja. Okay. Wie alt ist dein kleiner Bruder? Zwei. Zwei? Ja. Willst du nicht mal ins Bad gehen und ein Handtuch mit kaltem Wasser ganz nass machen und ihm einfach überraschend aufs Gesicht werfen? Da hätten wir doch beide viel Spaß. Nee, dann bringt mir meine Mutter um. Das hört sich doch wahrscheinlich gut an. Macht die das öfter, dich umbringen? Wie hört sich das an? Nee, ist das Radiophon? Bringt das Punkte im Radio? Nee, bringt das nicht. Bringt keine Punkte im Radio. Na, dann lassen wir das. Nee. Oh, das mit deinem Bruder könnte ich mir irgendwie akustisch ganz reizvoll vorstellen. Dass wir dem ein total kaltes, nasses Handtuch ins Gesicht werfen. Da schreit er doch wahrscheinlich wie im Spieß. Und hat Schiss und so. Und man hört das im Radio und denkt, boah, da leidet jetzt einer. Das hört man doch gerne. Na, aber dann sag ich doch mal nicht, dass das. Was sagst du? Nein, das wird so verlockt. Was meine ich, also mit der Hand mit vorne. Ja. Warum klingst du so heimlich? Bist du unter der Bettdecke oder hast du eine Klammer auf der Nase? Nein, ich habe eine Zimmertür zu. So. Zimmertür zu? Oder hast du einen Bleistift unter der Zunge, dass man dich quasi nicht so akustisch orten kann? Nein, habe ich nicht. Ich muss nur leise. So haben doch früher Spione mal. Wir haben doch so geregelt. Ja. Quasi mit dem Reizstift unter der Zunge und dann wird man nicht so leicht erkannt, von, wenn die das an einem Radio senden und sagen, kennt jemand diese Stimme? Kommt jemand hier, also so ungefähr, wenn Sie glauben, diese Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, oder hier, sagt Sie, nicht Hinweise haben, wenden Sie sich bitte an. Genau so was würde dann gesendet werden, wenn man keinen Bleistift unter der Zunge hat. Aber du hast einen Bleistift unter der Zunge, oder? Sag mal, nee. Ja, jetzt hör auf, nimm mal raus da. Hast du Daumen im Mund? Sag mal, du bist 15, du kannst ja jetzt nicht mehr den ganzen Abend noch mit dem Daumen im Mund rumlaufen. Nein, habe ich nicht. Gut, dann bin ich beruhigt. So, erzähl doch mal jetzt von deiner Einsamkeit. Sag mal, du lenkst aber auch was von ab. Ich lenk ab, du lenkst schon ab, wenn ich anhaue und rede. Nein, stimmt ja nicht. Außerdem sprichst du so undeutlich. Oder ich höre schlecht, aber dann kann ich mir schlecht vorstellen. Okay, also meine Einsamkeit fängt damit an, dieser euren Schule. Ich muss aber bis 15 Uhr nachmittags da bleiben. Ja, aber da bist du doch nicht alleine. Da sind doch lauter andere noch. Doch. Ich bin der Einzige, der da bleiben muss. Wieso? Bist du so ein Hortkind praktisch? Nee, so ein Nachhilfeunterricht. Ach so. Ja, ich bin der Einzige. Weil du so doof bist, oder was? Also frag ich jetzt mal so. Nee, sondern? Ich kenne Lust auf Schule. Ja, das ist die Ausrede von den Doofen. Denn sei doch mal nicht doof, dann mach die Scheiße einfach und dann musst du wenigstens nicht nachsitzen. Ja, das ist ja. So. Naja, das ist es ja, sag ich doch. Aber das liegt doch in deiner Hand. Und weiter geht's damit, dass Mensch, dann reiß dich doch mal zusammen. Das ist doch, gibt doch nichts Blöderes, als ganz alleine dann bis um 3 dann noch in der Schule Nach- und Nachtunterricht zu kriegen, oder? Ja. Ja, also du bist doch nicht doof. Nee, das kannst du ja doch noch selber drauf drücken. Da brauchst du jetzt nicht alleine in der Schule sitzen und Nachhilfe. Mhm. Oder? Ja. Ja, aber andererseits, warum ist es denn so? Weil du das nicht machst, weil du offensichtlich doch so doof bist. Naja, aber du bist so doof, dass du nicht erkennst, dass du nicht doof bist. Nee. Sondern dir einfach ein bisschen Mühe geben müsstest, oder? Müsstest dir ein bisschen Mühe geben. Ja, müsste ich. Ja, gibst du aber nicht. Und wer sich weiß, dass er sich Mühe geben müsste und sich keine Mühe gibt, der ist dann doch ein bisschen doof. Auf eine andere Art und Weise als welche, die doof sind und bei denen es nicht besser würde, wenn sie sich Mühe gäben. Aber bei dir würde es ja besser, wenn du dir Mühe gibst. Aber du gibst dir keine Mühe und damit bist du auf eine andere Art und Weise doof und einsam. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und ich glaube, ich habe recht damit, oder? Ja, da hast du aber volle Pulle recht. Ja, da habe ich aber wieder mal volle Pulle recht. Ja, das schlägt er dem fast wieder am Boden aus, oder? Ja. Ja. So, kann ich jetzt weiterreden? Ja. Na, und da ist halt, dass ich übrigens auch so wieder vorhin da war, dieser Computerfreak bin. Ach so. Ja. Und reparierst du die auch für andere, die dich dann hinterher nicht mehr kennen? Nee, ich repariere nicht. Ich bin so ein Hacker und so ein bisschen. Und ach so, echt? Und so. Aber das ist man doch nicht alleine. Davon gibt es doch irgendwie die ernst viele, die sich dann auch immer alle so zuzwinkern und sich Dufte finden und sowas, ne? Nee, aber weil ich ja schon verboten ist, dann kam man von der Jungfrau, wenn ich ja beschimpft, dass ich... Ach so, machst du auch so Virenscheiße und sowas? Hm? Versuchst du auch immer so Krankheiten, Computerkrankheiten in die Welt zu setzen? Ja, nicht, aber irgendwelche, wie ein Radiosender früh zu so einzuhacken, so. Ach so? So. Ja, meinetwegen. Ja. Ja, gut, aber so ist ja sowieso Mutti davor, oder? Die passt ja auf. Nee. Ach so, nee, weil die keine Ahnung hat, wa? Und außerdem schläft die schon wieder. Ja. Und du hackerst da jetzt schon wieder wie ein Irrer rum? Und versuchst die Fritzseite zum Absturz zu bringen? Wenn ich das machen will, brauche ich vielleicht 10 Minuten. Echt? Ja. Mein lieber Scholina, du scheinst mir ganz gefährlicher zu sein. Nee, kann ich jetzt weiter? Ja, ach so. Und dann geht's weiter. Also wenn ich einmal das in 3 Schule fertig habe, muss ich Sozialstunden nachnehmen. Wieso denn das? Weil du so asozial bist? Nee, weil ich fahre nur den Führerschein. Naja, das ist schon so ein krasses Ding, da habe ich mit Pocketbike gefahren, wenn ihr was sagt. Was bist du gefahren? Pocketbike, was hast du gesagt? Nee, was ist denn das? Die kleinen Mini-Motorräder. Nen was? Mini-Motorräder, die ganz kleinen Motorräder. Ach so, echt? Naja, das bin ich bei die Landstärker, die weil heißt. Ei. Sag mal, im Scheiße machen bist du aber ziemlich spitze, oder? Ja, das muss, deswegen muss ich jetzt den Club 20 Sozialstunden machen. Ja, richtig. Ja, deswegen, Rico. Kann man da ihn überfahren mit? Also mit einem kleinen Motorrad, oder? Hm? Gibt ja noch welche, die noch kleiner sind, dass sie auch mit kleinen Motorrädern überfahren werden könnten, oder? Hm. Insofern ist es schon richtig. Fahren ohne Führerschein, zack, 20 Sozialstunden. Na, ja, das ist schon krass. Wie sehen die aus, die Sozialstunden? Ich könnte mir vorstellen, dass du bei mir mal ein bisschen Mülleimer runterbringst. Na, okay, ich mach hier so eine, ich weiß nicht, wie mein Kumpel, das ist so ein Jugendclub, also wir nennen den alle Muchte. Ja. Ach so, in der Muchte. Toiletten sauber machen soll. Ah, ja, spitze. Ja, nee, so schlimm wird bei mir nicht. Nee, insofern ist es besser, dann in der Muchte die Klos sauber zu machen. So, das ist besser als Strafe, funktioniert das besser. Ja. Mensch, Knut! Ich danke dir für deinen Anruf. Ich bin nicht Knut. Ja, weiß ich. Das rührt mich aber überhaupt nicht. Warum? Heute werden alle, die ich irgendwie sehr süß finde, Knut genannt. Ich komme nicht. Oh Mann, Knut, du warst aber so süß. Mann, ich komme nicht aus Brücken. Mann, Leni, jetzt hör doch mal auf. Ich komme aus Osnabrück. Aus Osnabrücken, genau. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay, ciao. Tschüss. So, jetzt wieder Musik, die einsam macht. Und zwar stammt die jetzt echt aus einer total fernen Welt, aus Burundi. Traditionelle Musik mit Burundi, ein Gesang mit Chant avec Sitar, heißt es hier. Wahrscheinlich Lied mit Gitarre. Ja, nicht weiter spezifiziert, nur Burundi, traditionelle Musik, hört sich aber spitze 1A an und sitzt im Frühstück auf ihr Licht, einsam, einsam, einsam, einsam, einsam, einsam, einsam. Nambara awamba ingani wengumbuye andakumbuye rubinga atwagenda nyetagenzanya ayitwa balaruhinga numugenzi nifuza namukonde mezi yose ya Kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira kira Niwayateretse imbizi yanda ndiyengwa abandi bahungu Andamuzi ni Filipo Ani Filipo buziya Nzomu yagazi nzomu eva Akira yatwariwe Akira yatwari ukuru Kira se mwana wa mama tugendana Kandi mbere tugendana tutagenzanya Kira twigire iwacu ruguru Ali Ali Ali Ali Manda indichwa Kibuhiga Assassins Kibuhiga Awavyai Zamukitondo Kumuranga Vyaigo And I'm where Meral Gose I'm a lot on Dara I'm a lot on Nematsumbi And I can go with a kitchikundi Chumbagira Kandi take a hitch baby Kali Kandi Kanda Kiri Kumbanya Kandi n'inzobe nziza ndayizi kann den der an der Kombo hier und Havu hier, kann den nie und Havuze an der Kombo hier Rubanza, aber Komba Kumubaza an der Baba Yekidata, auch in der Tina Kukuma an der Mwemberimba Kanyumba, auch in den Goyambabie, Airaba Kabakumubangwa. Iramba ambiringeke Irakura nakizigenza ka Arugombe rugende Ayitwa sinzo sinzo Akira, akira boro, kira boro Kira boro na uyangira waramunga bie Mungu kwa figa hondo ambaye ngawa Wabaye wabaye bukami Bukami bukami bukami hafi Voller einsamkeitsstiftende Musik. Wohnen. 2007. Wohnung. Wenn du in deiner Stammkneipe nicht übernachten darfst. Wohnen 2007. Fritz. Der absolute Wohnsinn. Und das hört man. Wie spät ist es jetzt? 0:35 schon wieder? Es folgt ein Hinweis auf eine neue und von Fritz so, eiskalt geklaute Aktion. Ja, ja. Geklaut direkt aus dem Apollo Theater New York. Die Fritz-Nacht der Talente. Moderiert von Ken Jebsen. Was da passiert? Frag doch. Was passiert denn da? Na, da kommen über 2 Stunden lang quasi alle paar Minuten immer neue Talente auf die Bühne und stellen sich mit ihrer Darbietung dem 400-Mann starken Publikum. Und dieses Publikum ist gleichzeitig Schiedsrichter. Die Fritz-Nacht der Talente. Musiker, Komiker, Visual Artist oder einfach nur Durchgeknallte. Es kann nur einer gewinnen. Wer das ist, entscheidet ihr. Die Fritz-Nacht der Talente. Samstag, 17. März. Austragungsort ist der Admiralspalast, Berlin, direkt am Bahnhof Friedrichstraße. 19 Uhr Einlass, weil 20 Uhr geht's los. Und die Plätze, die sind begrenzt. Es gibt nur 400 Karten, überall wo es Karten gibt. Aber wir bringen es auch direkt im Radio. Ab 20 Uhr live auf allen Frequenzen von Fritz. Und das hört man. Klingt gut, Visual Artists im Radio. 0:36 Uhr. Fritz-Info. Nachrichten. Mit Grisha Sedelke. Frankreich will seinen Einfluss beim Flugzeugbauer Airbus ausbauen und ist gleichzeitig auf Konfrontationskurs zur Bundesregierung gegangen. Innenminister Sarkozy und Premierminister de Villepin forderten die Abschaffung der deutsch-französischen Doppelspitze beim Airbus-Mutterkonzern EADS. Wirtschaftsminister Breton sprach sich für eine Aufstockung des französischen Anteils an EADS aus. An den französischen Standorten des Flugzeugbauers hatten zuvor zehntausende Mitarbeiter gegen die Stellenstreichung bei Airbus demonstriert. Im Prozess um die Enttarnung einer CIA-Agentin ist der frühere Stabschef von US-Präsident Cheney, Libby, schuldig gesprochen worden. Libby habe sich der Justizbehinderung des Meineids und der Falschaussage vor einer Untersuchungskommission schuldig gemacht, hieß es in dem Urteil der Jury. Dem früheren Top-Berater drohen nun bis zu 25 Jahren Haft.

work all night. In daylight, still again, whoa, I'm James Sweet Jimmy. Yeah, whoa, I'm the milkman's son. Yeah, I deliver all them little bottles of milk all over town. Little Howlin' Wolf war das. Jemand, der eigentlich auch James Pobiega heißt, polenstämmig und so Chicago Straßenmusik. Alles selber macht, auch ein bisschen seltsamer Sound. Little Howlin' Wolf, aber wie ich finde, wunderbare Musik. Oh, he was doing it. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So richtig viel Zeit haben wir nicht mehr. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass wir jetzt nochmal versuchen, so ein bisschen so das Thema zu runden. Selbstverschuldete, selbstgewählte Einsamkeit. Und vielleicht sollten wir das versuchen, so eine Art Kneipenrunde hier zu bewältigen, sodass dann irgendwie verschiedene Leute dann doch noch zu Wort kommen. Hallo. Ja, grüß dich, Kuttner. Hier nochmal Emma. Hallo. Hi. Emma, wo sind denn die anderen? Hier ist Mario, hi. Mario, und wer ist da noch? Tachchen, Alexander. Tachchen, Alexander. Hi. Emma, Alexander, Mario. Tag. Genau. Jo, Tag. So, jetzt reden wir über Einsamkeit. Ihr klingt aber überhaupt gar nicht einsam. Ich hätte ja doch erwartet, dass ihr ein bisschen irgendwie Depressivität in der Stimme habt. Ja, ist halt nur Show. Alles nur Show. Und bei euch, Mario? Ja, ich kann kaum reden. Vor, weil du so total? Ja. Super. Und wie hieß jetzt der andere? Alexander. Alexander. Und wie sieht's bei dir aus, Alexander? Eigentlich nicht. Eigentlich was heißt denn eigentlich nicht? Eigentlich bist du überhaupt ja nicht depressiv, bist nicht einsam, dir geht's total prima. Ego-Shooter. Einsam schon ein bisschen, aber nicht depressiv. So. Ach so, ja. Gut. Wie sieht denn eure spezifische, selbstverschuldete, selbstgewählte Einsamkeit, in der ihr euch jetzt befindet, aus? Meine sieht so aus, dass ich gerade einen tierischen Schnupfen habe und das finde ich total scheiße. Naja, das ist jetzt aber keine selbstverschuldete Einsamkeit. Naja, doch insofern, ich will andere Leute nicht anstecken. Und bin deswegen alleine und einsam. Echt? Ja, na, aber da kannst du doch ganz schön gut reden. Ne? Genau, oder? Wenn ich und krank bin, dann kann ich gar nicht baddeln. Stimmt, aber wobei, da wisst ihr aber auch, Männer mit Erkältung sind irgendwie ein Bild des Jammers, oder? Ja, da müssen Frauen viel tapfer sein. Also ist ja wahrscheinlich irgendwie eine mittlere Grippe ist ja für einen Mann schlimmer als ein Bauchschuss, oder? Und bete Bene ab, also so. Also meiner Meinung nach ist ja nicht schlimmer, als ein Kumpel wirklich die Wahrheit zu sagen. Und dass der dann sauer ist. Gott. Ja. Und dann lässt er ihn am Regen stehen. Oh, Mario, du gehst aber voll ins Tiefphilosophische. Ob der lieber ihn will, der ihm zum Munde fällt, ja. Oder ob der wirklich einen Kumpel will. Ach, das hast du schon öfter mal jetzt gemacht? Ja. Kannst du mal so ein Beispiel geben nochmal, worum es da ungefähr ging? Jetzt beim, wo es so drin geknallt ist? Ja, naja, mein Innerkumpel hat so eine Teilmacke. Eine was für eine Macke? Eine Teilmacke. Weil das ist eine Teilmacke. Es steht nur auf thailändische Frauen. So sieht's aus. Ach echt? Ja, der fährt da hin nach Thailand und da will er nur eine herholen und Zeugs. Und ach so, einen hatte ich auch mal. Der war mit mir zusammen. Und du musst man dem nochmal die Augen öffnen, dass das alles so springt. Nee, und bei dem hat es funktioniert. Also, das kann funktionieren. Wir haben uns dann getrennt. Kann funktionieren, und das Teilmädchen war dann hier. Also, und die... Und die sind jetzt glücklich? Ja, dein Ex? Also, die waren lange glücklich. Ich war so ja verlobt mit dem. Der wollte nur wegen der Zierfische nach Thailand. Aber das war dann auch wohl eher das Thai-Mädchen, ja. Mario? Was sagst du denn da jetzt? Vielleicht doch die Zierfische. Ich glaube nicht, dass sowas funktioniert. Ich bin da sehr skeptisch, also wie gesagt. Wobei, Mario, du weißt ja, die gibt, glaube ich, also auch bei Freunden gibt's ja irgendwie, also diese ganze Beziehungsscheiße, da kann man sich eigentlich nicht einmischen, glaube ich. Man kann, wenn es ums Geld geht, um einen Job geht, um Autos geht, um sowas, da kann man ja immer gute Ratschläge geben. Aber da, wo das Herz hinfällt oder wo Liebe oder möglicherweise eine Rolle spielt, da kann man, da darf man nichts sagen. Selbst wenn er die blödeste Kuh an seiner Seite hat, darf man dem nicht sagen. Trotzdem man wahrscheinlich recht hätte. Oder? Ich weiß es nicht. Also ja, das ist immer so. Ja, da muss man sich hinarbeiten. Ich habe es auch erst spät begriffen, glaube ich. Naja, man kann ja trotzdem seine Bedenken mal, dass man trotzdem fuchtelt, oder? Ja, man so, aber ganz ja vorsichtig zureden. Nur. Man muss, ja nicht, man muss ihn ja nun nicht, weißt du? Und du meinst, du warst ganz vorsichtig? Man kann das noch zu unterstützen. Man kann ja mal gesunde Bedenken äußern. Welche Bedenken hast du geäußert? Dass er eher nicht Thai spricht, wahrscheinlich. Ja. Ja, ja, ja, ja, da hast du. Naja, was heißt, er spricht nicht Thai, er spricht ja nicht mal Englisch. Ach so. Was hat er dazu gesagt? Ja, die lernt Deutsch. Wenn die hier ist, lernt die eben Deutsch. Lässt sich schwer was gegen sagen, wa? Du kannst ja doch, was soll die essen? Was soll die essen? Kann doch hier, die haben doch andere Enzyme. Also jeder, also das naja, ist aber also, irgendwie. Milch trinken ja, aber dafür, die können ja zum Thailänder gehen. Ja, aber genau. Ich habe gehört, dass das andere thailändisches Essen ist, als so. Was das. Nee, du musst dir selber eine Kneipe aufmachen. Das essen die doch selber nicht. Naja, aber das wird die doch. Also, das ist thailändisch für Europäer. Naja, aber ich meine, du stirbst aber auch nicht, wenn du jetzt in Thailand bist und da was isst, oder? Ja, das soll ja so sein. Wird die Uni sterben. Eine bessere Kondition. Ja, die, es haben kein Milch und Alkohol, bauen sie schlechter ab. Das ist schon klar. Ja, aber muss die jetzt die ganze Zeit Milch und Schnaps saufen? Nee. Hallo, Mario? Ja? Nein, nee, natürlich nicht. Das ist ja nur ein Punkt. Der andere Punkt ist doch, was macht die dann, wenn der auf Arbeit ist? Was macht die zu Hause? Da ist so einsam. Ah, ja, ja. Da ist so einsam. Ja, nee, da möchte ich gar nicht dran denken. Ja. Mit dem Wohnung sauber und, ja, und was sagt er dazu? Und die hat dann Kind zum Quatschen. Ja. Irgendwie was. Und wenn die zu ihrer Mutter will oder irgendwas, weiter dann sind 10.000 Kilometer, weißt du? Ja, was sagt er dazu? Ja, ich kann ja anrufen und Zeugs. Und dann gibt's da eben, das gibt ja noch so viele andere Thailänderinnen, dann kann die dann, ganz Deutschland ist ja voll von Thailänderinnen und. Ach so, dass er da vielleicht so einen thailändischen Freundeskreis eröffnet. Genau. Ja. Aber meinst du, man würde er machen bei sich in der Wohnung? Würde er das? Ich weiß es ihm nicht. Ach so, da muss man ihn fragen, aber das muss man ihm sagen. Also wenn, dann soll er wenigstens so einen thailändischen Häkelkreis da eröffnen. Ja. Oder? Ja. Ist die Frau da nicht völlig vereinsamt? Hm? Genau. Alexander! Hm? Ja. Wie sieht denn deine Einsamkeit aus? Die besteht ja hauptsächlich darin, dass du nicht zu Wort kommst, nehme ich an. Oft, ja. Ja, nee, aber gerade, ich meine jetzt irgendwie so unmittelbar, jetzt im Moment. Nee, aber was jetzt so das Sendungsthema betrifft, selbstgewählte Einsamkeit. Bei Emma war es Schnupfen, bei Mario ist es Freunden die Wahrheit sagen. Das kann natürlich wirklich total in Einsamkeit führen. Und deins jetzt? Ja, wegen meinem Musikgeschmack. Ach, ey. Ach so, echt? Was denn? Naja, so. Wie ist denn das, ja? So Händel oder was? Ja, so schlimm ist noch nicht. Ja, was heißt so schlimm ist noch nicht? Das ist auch prima Musik. Jetzt bist du auch ein totaler andere Leute in die Einsamkeitstreiber. Was denn dann? Zwölftonmusik. Zwölfton? Nee, ach, davon ist er ganz weit weg. Wenn schon Händel ganz schlimm ist. Alexander, jetzt sag doch mal, was denn für Musik? Ja, also Hip-Hop ist schon mal scheiße, total scheiße. Find ich. Ja, naja, gut, aber damit bist du ja nicht alleine. Also damit hast du ja die Mehrheit auf deiner Seite. Ist gut. Sagt doch aber praktisch jeder, Hip-Hop ist scheiße, außer die Hip-Hopper. Alexander? Naja, so, Oldies, also 60er, 70er. Was denn? Scheiße oder sind gut? Naja, sind super oder was? Die sind super, ja. Naja, da kannst du ja jeden Tag Berliner Rundfunk und Rias und bis ich was hören. Die Oldies sind doch auch noch da. Also damit bist du jetzt aber auch nicht einsam. Aber nee. Oder wahrscheinlich bei dir in der Klasse. Ja, in meinem Alter. Also. Ach so, was hörst du oder so? Stimmt. Only you. Oh mein Gott, ja. Das ist nicht so. Nee? Was denn? Was ist denn bei dir Oldie? Wie alt bist denn du? 16. Ja, ist ja 1919 schon Oldie, 90 schon Oldie, oder? Hallo? Alexander, sag doch mal was. Was ist denn jetzt Oldie? Sag mal was. Ja, 60er, 70er. Ich so. Jetzt sag doch mal eine Band, was denn? Eine Band? Beatles. Hätte jetzt eigentlich gar keine ein. Beatles, ja. Beatles und ja, gut, okay. John Lennon. Ja, wie hieß der? John Lennon, genau. Jetzt haben wir dich quasi gemeinsam in so eine qualifizierte Einsamkeit getragen, Alexander. Elton John, also sowas. Ah ja. Okay. Ah, ja. Okay. Gut, na damit würde ich doch an der Stelle sagen, Tschüss sagen. Ist ja praktisch 5 vor 1. Ja, wie? Warum der Gullideckel rund ist. Na? Ja, ich weiß es auch. Na, warum? Warum, was? Na, der runde Deckel kann nicht durchfallen. Genau, super. Yeah. Ja, Emma, tschüss. Ja. Alexander, tschüss. Auch hin. Mario. Jo. Rinjahauen. Rinjikantet. Genau, tschüssi, tschüss. Tschüss. So, wir sagen hier aber auch noch Tschüss, oder? Hallo. Hallo? Ja, ich bin jetzt nur zum Tschüss sagen hier. Nee, überhaupt nicht. Ich bin der Grüßonkel. Doch, ich aber, ich. Du nicht. Du willst, was willst denn du? Ich habe dir gerade eine Mail geschickt und zwar wollte ich das Lied, den Titel haben oder den ich habe jetzt hier aber keine Mail, ja? Von dem Lied, den du kurz vor Weihnachten gespielt hast, von Stille Nacht, Heilige Nacht, den die Katzen miaut haben. Das heißt, weiß ich jetzt auch nicht. Irgendwas mit Katzen heißt das irgendwie. Okay, hilft ja nicht weiter, und die kam zurück, weil dein, musst du an kuttner@kuttner.de schreiben. Kuttner@kuttner.de. Die Mails kommen an. Alles klar, okay. Alles andere kommt nicht an. Kannst du weiter sagen. Okay, danke. Okay, tschüss. So, hallo, tschüssi. Hey. Ja, tschüssi. War, oder? Genau. Tschüss. Hallo, tschüss. Jetzt muss Schluss sein. Tschüss. Tschüss, gute Nacht. Genau, ciao. Anneliese Ingemannson. Miller trotzdem vor dir seine bis der Blumbo bläst der Blinker schon mit Spinne und in hier salischer gyllene Kronor denne men där alla dina ritor gå i brann och när kvällens manter sveper sig kring henne vill jag sitta just can't believe I'm